Also, habe ich dir das schon gesagt, als ich oben war? Die Furcht hat mich runtergezogen. Ich bin es leid, deinem Reden in Reimen zu lauschen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, da sind sie. Hallo und Abend. Hallo, hallo. Und ich muss gleich mal den Chat zitieren, wo hingestellt sagt, hoffe heute mal wieder gewohnter Safe Space für einfache Gemüter und nicht Politwahnsinn. Den Politwahnsinn veranstalten will er nicht, ne? Also, ja. Safe Space für einfache Gemüter. Wir geben uns Mühe in einfacher Sprache. Ich habe mir eigentlich überlegt, heute Abend die ganze Sendung mit einem holländischen Akzent zu machen. Aus Dankbarkeit für die wunderbare Leistung, die Holland gestern für unseren ruhigen Schlaf Ja. erbracht hat. Wir danken euch verbundensterweise an unsere nordwestlichen Nachbarn. Aber ich glaube, ich mache es noch nicht, weil der Witz wird alt. War schon ein gutes Spiel auf jeden Fall. Also ich hatte den Eindruck, dass die Holländer sich das nicht vom Brot nehmen lassen, auch wenn sie zurückgelegen haben lange. So bei der 70. ungefähr dachte ich auch, jetzt müssen sie langsam mal so langsam kommen und die Türken machen da auch schon den ersten Eindruck von Schwächeanfall oder so, dass sie langsam am Ende sind. Ja, dann hat sie nur noch Piff Paff gemacht. Das, obwohl der Sultan persönlich die Parade der Spieler abgenommen hat. Zusammen mit seinem Adjutanten Özil. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich gucke ja keinen Fußball wirklich, aber ich hab mir dann die Nachspielzeit ein bisschen angeguckt auf Twitter in Eindhoven, Den Haag und anderen Orten war ein bisschen die Hölle los, weil Ja. das sind wohl schlechte Verlierer, die Türken, irgendwie. Ach so. Also die Fußballfans zumindest. War der Erdogan denn überhaupt da? Also im Fernsehen haben sie ja nicht gezeigt. Doch, der war Kann da ich mit nicht. seiner Frau und schräg hinter ihm saß Özil. Ich habe ein Foto gesehen. Cool. Da haben sie sich schon verabredet, da zum Gucken. So. Oh mein Gott. Ja, der Kalif und seine Sultaninen, ne? Ja, seine Frau sieht ja auch immer so. Die sieht immer gleich aus, als hätten sie, die würden sie nur so dahin tragen und hinterher wieder mitnehmen, als wäre das nur so eine Figur. Was? Ja, Kinder, müssen die Grünen radikaler werden, ist die Frage, die sich die Taz stellt. Wir alle kriegen dabei wahrscheinlich so ein leichtes Kribbeln im Nacken und die Haare stellen sich auf. Aber Darf ich mal Peter Umpf. raten? Ja, sie müssen radikaler werden, weil die Welt Was hast du untergeht und die gedacht? Leute Ja, werden immer noch nicht natürlich. gezwungen und es muss endlich mal gezwungen werden, weil wir wissen ja schon alles und müssen ja nur noch die Entscheidung treffen, die Leute jetzt mal auf den richtigen Weg zu zwingen. Richtig? Ja. Der Ausnahmeartikel. Normalerweise werden die Fragen im Titel ja mit Nein beantwortet, hier mal mit Ja. Ist das hier der Treffpunkt für Jagoda-Radikale? Das könnte man so ausdrücken, Doki Dok. Auf jeden Fall bin ich Donnerstagabend bei unserem, wenn wir schon hier kurz abschweifen, bei unserem Talk von der Republika mit Jagoda Marinic, bin ich auf jeden Fall radikalisiert worden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schaut euch das vielleicht mal an, wenn ihr Bock habt. Wie hieß es noch gleich? Ich Das vergesse war immer die. tiefgründig. Ich weiß, das war tiefgründig. Ich vergesse mal die Titel vom gerade gelaufenen Stream. Ich werde alt. Oh mein Gott. Die Brandmauer sozialer Bewegungen oder so. Ja, so hieß das komische Ding, aber wie hieß denn Real jetzt Talk. nochmal unser Stream? Ach so. Ja, Das ich ist auch zu denke also, kompliziert. denk nicht an Rosa rosa Migranten. Migranten. Ach so, Genau, der ja. war vom Chris. Kudos dafür. Denk nicht an rosa Migranten. Wer es nachholen will und uns über lange Strecken in völliger Verzweiflung erleben will, dem empfehle ich diesen wunderbaren Stream. Ja, die Grünen müssen die radikaler werden, ist jetzt die Frage hier. Wieso denn wir denn auch wieder? Nach der verlorenen Europawahl sind die Grünen in einer Zwickmühle. Sie machen zu viel und sie machen zu wenig. Dabei gäbe es eine andere Lösung. Aha. Die auf den ersten Blick seltsame Obsession der deutschen Mediengesellschaft mit den Grünen ist ein gutes Zeichen, tendenziell. Das klingt wie aus der DDR, ne? Also. Ja, aber. Ich habe mich auch gerade gefragt, was er da jetzt gesagt hat. Das, Gerade durch den heftigen Widerspruch zeigt sich, dass es durchaus ein Bewusstsein dafür gibt, dass entscheidende Zukunftsfragen im Kern sozialökologische sind. Welchen heftigen Widerspruch? Zweitens weiß man, zumindest unterbewusst, dass Union und SPD keine Spannungspole für Zukunftspolitik mehr sind. Wie schön und weise von unserem Herrn Top-Kolumnisten hier. Chefreporter der Taz. Der weiß es offensichtlich einfach besser als wir. Man weiß es einfach. Auf diese Grundlage wird im Moment gestritten und versucht, meine These gegen darzustellen. Die derzeitige Lieblingsbeschäftigung von Links-, Sozialdemokraten, Classic-Konservativen, Asozial-Liberalen, Antiliberalen, Staatsfeinden sowie Hinz und Kunz. Nach der Europawahl und 2,8% Verlusten gegenüber der bereits krachend verlorenen Bundestagswahl haben wir die erwartbare Stehsatzanalyse. Die Grünen müssen bereuen und umkehren. Entweder sie haben zu viel gemacht oder zu wenig. Die meisten Strategen wollen die Grünen schlicht wieder an den Rand zurücktreiben, wo sie entweder kein Unheil mehr anrichten können, konservative Sicht, oder wieder radikaler werden sollen, linke Sicht. Also sich auf moralisches Sprechen reduzieren oder einfach mal mehr durchsetzen. Mehrheiten in Regierung und Parlament interessiert dieses Denken nicht. Es geht um Haltung. Die linke Sicht ist häufig auch nur eine verbrämte Machtstrategie, denn sie möchte, dass die Sozialökologie gefälligst wieder zum linken Add-on geschrumpft wird. Sehen wir hier endlich die Linke zerbrechen? Endlich so eine schöne Trennlinie dadurch, weil manche Linke halt immer noch irgendwie eher dafür sind, halt Klassen aufzubrechen und andere Linke eher dafür sind, hier alles mit Migranten vollzustopfen und Männer zu Frauen zu erklären. Dann geht es darum, dass alles wieder wie früher werden soll und dann würde alles wieder gut. Pfeifendeckel, die Fossilparteien CDU und SPD haben es nach 2005 zusammen versäumt, die drängende Reformpolitik zu finden, zu erklären und Mehrheiten dafür zu gewinnen. Das ist der Grund, warum Entscheidendes eben nicht gut ist. Und er fragt sich dann, was die Grünen wohl tun werden. Interne Zerfleischung, Habeck gegen Baerbock. Das ist ja schon mal ein Anfang. Sondern also lieber wäre eben das Vertrauen in eine gesamtgesellschaftlich orientierte Kraft des gemäßigt Progressiven auf der Höhe der Zeit neu und besser zu begründen. Das geht nicht mit altgrüner Lager und Politikfolklore und auch nicht mit weiter so. Nun muss, um das zur Feier von Jürgen Habermas 95. Geburtstag habermasianisch zu denken, der grüne Idealismus, der die Bundesrepublik zivilisieren half, mit den realen Gnadenlosigkeiten des 21. Jahrhunderts viel intensiver ins deliberative Gespräch kommen. Ach du Scheiße. Ey, sorry, ich habe keine Ahnung, wovon er redet, ne? Weiß ich nicht. Naja, dass sich der grüne Idealismus muss mit der realen Gnadenlosigkeit intensiver ins deliberative Gespräch kommen, Habermas. Ja, richtig, gedacht. Ja. Ja, weiß trotzdem nicht, was er meint, ne? Unfried. Angesichts einer fehlenden politischen Priorisierung pflegt die bundesdeutsche Gesellschaft weiter ihre unterschiedlichen Illusionen. Die Erderhitzung wird schon nicht, Putin wird schon nicht, autoritär national wird super. Die Realitätsverweigerung ist leider die Grundlage eines inklusiven Zukunftsgesprächs. Um da eine Chance zu haben, muss man erst die eigenen Illusionen abräumen. Und dann wird man priorisieren müssen. Sehr unangenehm. Was haben wir falsch gesehen? Wo haben wir die Kollateralschäden unserer Politik unterschätzt? Im besten Fall wird man am Ende Allianzen gewinnen, um die zentralen Dinge tun zu können. Für eine starke Wirtschaft ohne Emissionen. Ja, und fürs Perpetuum mobile und die eierlegende Wollmilchsau und das Bernsteinzimmer. Der Teil mit der Selbstkritik, das klang ganz gut, aber damit können wir anfangen. So. für die Verteidigungsfähigkeit des liberaldemokratischen Europas nach innen und außen. Entscheidend sind jetzt die Dinge, für die man nicht gegründet wurde. Alter Schwede. Ich weiß nicht. Was will er uns genau sagen und auf welcher Seite steht er jetzt? Und will er, also im Endeffekt habe ich das Gefühl, er will halt hier wieder mal dieser Ökodiktatur das Wort reden. Weil alles muss ja für die starke Wirtschaft ohne Emissionen. Wie stellst du dir das vor? Starke Wirtschaft ohne Emissionen. Wie soll das gehen? Die brauchen Strom für die meisten Sachen. Und das kann man nun mal nicht alles mit Windrädern. Das wird halt für Hochöfen schwierig. Ja, die Taz halt, ne? Müssen die Grünen radikaler werden. Ist Chefreporter, na gut. Es tut mir leid. Natürlich. Ja, es ist aber auch ungefähr das, was man liest von so Leuten teilweise, wenn ich das an irgendwelche Foren oder Kommentarschecken, Spalten und so weiter denke. Ja, alles ist dann so, das Motto, man hätte längst die grüne Energie, wenn hätte längst viel weiter sein müssen, hätte man viel eher anfangen können, dann müsste man jetzt noch massiver durchsetzen. Das ist also teilweise auch, entspricht schon dem, was die Leute auch irgendwie wollen, sozusagen. Zumindest einige, ne, die sich vielleicht noch leisten können. Keine Ahnung. Für ein hartes Sporttraining ohne zu atmen, sagt Pritmaster, ja. Genau. Das ist halt Salonrevolutionäre. Mhm. Sitzen bei einem leckeren, 30 Jahre alten Whisky in ihrer Studierstube, hören Wolfgang M. Schmidts neueste Folge Filmkritik und denken sich dabei so eine Kolumne aus. Ja, der Faktenfinder ist wieder da. Und zwar hatten wir ja schon neulich, in den letzten Tagen ging das ja schon ganz gut durch die Presse, dass irgendjemand meinte, die EM oder ja, der Poldi früher oder so, unsere deutschen Nationalspieler, würden als Ventil für rassistische Ressentiments herhalten, ja. Und hier gilt eben, ja, wird das Ganze mal die ganze EM untersucht und einige angebliche Desinformationskampagnen vorgestellt. Zum Beispiel hier der Gebetsraum für Muslime beim Fanfest. Oder die Nationalmannschaft, die nicht deutsch genug ist, obwohl ich mir dachte, da kam doch eigentlich vom Öffentlich-Rechtlichen, oder? Ja, ist auch wahr. Also, überhaupt ja. Ist ganz schön. Und dann kommen sie auf den Rüdiger zu sprechen. Ne? Also, das finde ich am tollsten. Ja, also so Sachen wie, dass angeblich die Fahnen irgendwie entsorgt werden müssen. Aber was sie, glaube ich, nicht geschrieben haben, ist die Geschichte mit der Bundeswehr. Ne? Da war ja auch irgendwie so ein Ding, dass sie da keine Fahnen raushängen durften, nur reinhängen durften. Heute habe ich noch gehört, die Fahne der DDR haben sie eingesammelt. Nicht die normale deutsche Fahne. Okay. DDR-Fahnen. Ja, kann sein, weiß ich auch nicht genau, ob ich nur gehört. Antimuslimismus ist jetzt schon. Es wird immer mehr. Eben war es noch antimuslimischer Rassismus, jetzt ist Antimuslimismus. Und das sagt hier natürlich auch irgendwer, den sie interviewt haben, weil das ist natürlich Fakten finden, wenn man Menschen nach ihrer Meinung fragt. Ja, sorry. Es gibt dieses programmatische Grundangebot und das wird immer ereignisgetrieben angepasst auf das, was gerade aktuell ist. Ja, weil ja auch nichts passiert im Sinne von Islamismus oder so, ne? Da passiert ja nichts. Muss man ja alles erfinden. Weil man hat ja nichts. Ja, manche Sachen erfinden die Leute natürlich auch, das stimmt schon. Also, man kann ja auch ein bisschen einfach manipulieren, wie Leute so glaubgeil sind sozusagen, wenn sie irgendwelche Bilder sehen. Das ist mir sofort aus Glauben. Da wird ein bisschen auch manipuliert. Aber es ist natürlich auch eine Sache, dass ihr jetzt hier so Bilder, ja, ist ja richtig, es waren ja diese Fotos von dem Rüdiger, das kam ursprünglich von irgendwie diesem Fotografen oder was, die Bilder gemacht haben. Und dann haben alle so eine Geste gemacht. Ja, sicher, das mit den Handgesten, das ist sowieso ein bisschen fragwürdig. Da finde ich ja auch ein einzelner Finger, der Großbecker früher, glaube ich, auch gemacht. Und die Fotoshootings waren aber nach dem Eklat um Rüdiger. Also ich glaube, der UEFA ging es einfach darum, hier so zu tun. So, das ist eine ganz normale Geste und regt euch bitte nicht auf. Deswegen, hier könnt ihr die auch mal machen. Wenn ihr die auch macht, dann Können Sie Ja, den und vor allem, was Rüdiger Sie hier nicht schreiben, spielen? Aufregung gibt es dabei anhaltend um Antonio Rüdiger, der Innenverteidiger wird von sozialen Netzwerken immer wieder mit Islamismusvorwürfen konfrontiert, ohne jeden Grund, ne? Und dann dieser Ja, Typ, vor allem. der nach seiner Meinung gefragt wird, erklärt die Beweggründe. Der erklärt jetzt hier die Beweggründe. Und die Beweggründe sind Teil der rechtsextremistischen Programmatik, ist es, gegen Migration zu sein und vor allen Dingen gegen muslimische Migration zu sein, gegen den Islam in Deutschland zu sein. Da bietet sich natürlich an, auf muslimischen Fußballnationalspieler loszugehen. Und in dem Fall ist dann eben Antonio Rüdiger seit 2 Monaten davon betroffen. Also, es erklärt überhaupt nichts, natürlich, ne? Ja, das erklärt, wer damit irgendwie ein Problem hat, ist Teil der rechtsextremen Programmatik. Ja, aber Auslöser ist das, was erklärt wird hier. Ja, Davon aber hat ich man noch mehr. meine, ich könnte jetzt anfangen, das alles wieder runterzufäden. Vom Bataclan angefangen, über 9-11, hier den Anschlag in Nizza auf der Promenade, die Bombenanschläge auf die U-Bahn in Spanien, in London, den Breitscheidplatz etc. Es ist nun mal irgendwie nicht von der Hand zu weisen, dass Ja, sicher, halt natürlich. der Islam offensichtlich eine Menge Extremisten hervorbringt. Und wir haben gestern, also im Fernsehen haben sie das wohl nicht gezeigt, aber die Gazetten sind ja voll von Fotos von ganzen Fanblöcken, die gestern halt den Hit, den Wolfsgruß gezeigt haben im Stadion. Also erzählt uns weiter davon. Erzählt uns, ob der Zeitungsberichte darüber, dass Schüler inzwischen drangsaliert werden, weil sie sich nicht muslimisch genug benehmen, obwohl sie aus der muslimischen Community kommen, etc. pp. Erzählt uns weiter, wie es das alles nicht gibt. Wir sind so leid, eure Lügen. Das ist wirklich Ja, langsam, ich aber finde hier sicher auch ist der die. Breaking Point, glaube ich, auch erreicht, wo irgendwann jemand dem man ins Gesicht sagen wird, leck mich am Arsch. Ja. Ja, ich Leck finde hier mich auch die einfach am Erklärung Arsch mit zu dem deinen Lügen. Rüdiger-Spruch hier nach dem Spiel, finde ich auch ziemlich dünn. Ich weiß nicht, ob du es reinscrollen kannst. Ist nicht mal weit weg, glaube ich. Da ging es halt um die Aussage, die er da getätigt hat, dass sie nicht früh genug getötet hätten oder so. Habe ich noch nie Ja, gehört. Habe ich noch nie die in Phrase mag irgendeinem. irritierend sein, heißt es eben, aber im Fußball ist eine bekannte Formulierung. Und das würde ich schon mal bestreiten, ja. Es ist keine üblich, eine Wo? bekannte, vielleicht bekannt, aber nicht üblich. Sie wird zum Beispiel verwendet im Sinne von den Sack früher zumachen müssen. Das kann man sagen. Oder es wird gesagt, man hätte den anderen Menschen früher den Todesstoß versetzen müssen. Das sagt man normalerweise nicht. Rüdiger ist auch nicht der erste deutsche Fußballer, der sind einfach hinter. Wann denn doch? Da kann ich mich echt nicht erinnern, dass das mal einer gesagt hat. Ja. Also, der Satz in seinem Fall aktuell benutzt Rüdiger erneut islamistische Gedanken. Nee, aber es wird gesagt, er hat eine unangenehme Sprache. Erstmal, ja, Und reale Tötungsgedanken spielen da vielleicht keine Rolle, aber die Sprache ist nicht üblich. Ist nicht ja, üblich. Das stimmt halt einfach nicht. aber er Ja. scheint ja auch, ich habe ein anderes Interview mit einem Spieler gelesen und er sagt, er hat gegen ihn gespielt und er ist von der ersten Sekunde lang mit allen Worten aus dem Buch beleidigt worden. Also, ja, der brüllt seine Gegner zusammen und provoziert die und das kann er wohl auch nicht anders als so Ja, eine spielen. Provokation, würde ich auch sagen, steckt ja da wohl Und mindestens hinter. Es gibt halt noch eine Dimension, die da auch noch dazwischen spielt, nämlich diese Fotos von ihm und seine Aussagen werden halt vom Muslim Interaktiv und ähnlichen Gruppen benutzt, um damit Werbung zu machen. Also dieses Tauhid-Finger-Foto und so weiter wird halt von diesen Gruppen repostet und er wird da als Held gefeiert. Und ich habe noch keine Distanzierung von ihm gehört. Weiß nicht, wenn jetzt irgendwie Toni Kroos irgendwie von der AfD gefeiert würde, würde ich wetten, dass der innerhalb von 2 Tagen sich distanzieren muss und sagen muss, nee, ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Also abgesehen davon, dass er das ja schon getan hat, also sich zu distanzieren. Ich will jetzt nur die hypothetische Situation. Ja. Aber warum geht das in dem Fall ohne? Warum muss ein Rüdiger nicht sagen, hier, ich finde das scheiße, dass Muslim Interaktiv oder Generation Islam mein Foto verwenden. Warum schickt er nicht seine Rechtsanwälte und sagt, hier, setzt ein Zeichen, die dürfen mein Foto nicht mehr verwenden? Weil ich bin nicht für diesen Islamismus, ich bin für den Islam, der Toleranz übt oder was weiß ich für eine Scheiße, was er dann als Erklärung sagen kann. Genau, und jetzt sind wir bei der Bundeszentrale für politische Bildung, denn die hat das nämlich rausgeblasen. Er hat da so mehrere Videos gemacht, die sie jetzt alle schon runtergenommen haben. Ich habe auch leider keine offizielle Webseite mehr von denen gefunden. Ich hätte ja gerne nochmal die Themenübersicht gesehen, aber das Ganze stand unter der Oberüberschrift 2006, ein Sommermärchen für den Nationalismus. Und die Veröffentlichung war ein Fehler, schreiben sie hier. Das Video entspricht inhaltlich und in der Umsetzung nicht den Qualitätsansprüchen der Bundeszentrale für politische Bildung. Wahrscheinlich ein bisschen zu hektisch geschnitten oder so, kann ich, lese ich Ja. hier raus. Ach Wir so, haben die ja, übrigen gut, Videos ja. der Serie Politik raus aus den Stadien. Lustigerweise übrigens auch was sie gerade erst bei hier, wie heißt es, 13 Fragen gehabt haben, wo auch diese Dame, die das da gemacht hat, auch eine von den Protagonisten da war. Also ich weiß nicht, was da zuerst kam, ob sie es erst mit der Bundeszentrale abgemacht haben oder ob die Bundeszentrale sich gedacht hat, oh, wie cool, das ist hier irgend so eine tolle Diskussion über Politik in den Stadien. Da können wir doch direkt mal reingrätschen und irgendwie so tun, als wäre diese Meinung von der Dame hier irgendwie ja eine Tatsache, die man den Leuten irgendwie beibringen kann oder so. Und dann noch gespickt mit einem. Also, sie hatten da irgendwie einen Wissenschaftler, der irgendwie der Kronzeuge dafür war. Und, also, ich kann ja nochmal gucken. Ich glaube, bei Anna Schneider war das auf dem Twitter. Ja, Dann ich weiß, es hat spiegelt halt sich alles auch das. seine Grenze. Ich meine, wenn man so sehr gegen Nationalismus ist, dann löst man halt seinen Staat auf oder so. Ich weiß nicht. Natürlich Nationalismus übertriebener, Chauvinismus oder Patriotismus übertriebener. Aber trotzdem, irgendwie so ganz ohne geht es ja dann irgendwie auch nicht so. Hören wir Kann mal sich auch rein. auflösen eben, finde Sind ich. Poldi, Klinzi und Co. schuld am Rechtsruck in Deutschland? So ein Bullshit, ne? Steile These, aber da könnte schon was dran sein. Kurzer Throwback. Könnte schon was dran sein, ja. Ganz viel Ja, kann oder da eben dran nicht, ne? sein. Ist das verdammt hergeholt, ne? Bei Das mir sind am im Jahr 2000. Schuh an der Sohle ist auch was dran. Ich muss in irgendwas reingetreten sein. 2006. Angela Merkel ist seit ein paar Monaten Kanzlerin. Taylor Swift bringt ihre erste Single raus. Und Deutschland kennt man in der Welt vor allem für zwei angefangene Weltkriege und vielleicht noch den Mauerfall. Was ist das? Zusammen? Bundeszentrale für Alter politische Schwede. Bildung. Taylor Swift Bundeszentrale für politische Bildung. und. Ja. Ja, es war Ja, gut, nicht aber ich qualitativ, meine, das hat sich entsprochen, das ist klar. das Pony war doch Warnung genug für alle, dass wir es hier mit niemandem Ernstzunehmenden zu tun haben. Es ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die uns gerade gesagt hat, Deutschland kennt man wegen zwei angefangenen Weltkriegen. Bam. Ich bin ein Berliner. Doch dann kam die Fußball-WM der Männer 2006 nach Deutschland. Unter dem Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Und Achso, da man durften die kennt Deutschen wieder Flagge. zwei Weltkriege und die Fußball-WM 2006. Achso. Zeigen, ohne dass es irgendwie nationalistisch wirkte, weil es halt nur Fußball war. Plötzlich gab es alle möglichen Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles. Und für die Mannschaft lief es auch auf dem Platz richtig gut. Ein neues Phänomen entstand. Fans trafen sich gemeinsam zum Public Viewing in Deutschlandfarben. Party-Patriotismus wurde das genannt. Die Party war im Halbfinale zwar vorbei, aber die Patriotismus-Afterhour, die ging weiter. Auch außerhalb vom Fußball. Etwas weniger als 10 Jahre später laufen mit Pegida patriotische Europäer mit deutschen. Ja, sowas guckt man Oh, eine sowas. geile Reihe, ne? Die Fahnen führen zu Taten. Der direkte Zusammenhang. Ja, ganz bestimmt. Das war ein Und paar eine Jahre klare später Linie. und Das wird Eine mit unserem Auslöser zur fucking Tat, ja. Steuergeld Dann checks finanziert. out. Steuergeld wird hierfür rausgehauen. Alter Ja, Schwede. so sieht's aus. Von Ja, das stimmt natürlich. Die Kohle Public ist in jedem Fall. Viewing zu Pegida, ruckzuck. Ich meine, Das Video kannst du wieder löschen, aber die Kohle ist natürlich weg, das ist klar. lern doch erstmal, was Schwarz-Rot-Gold bedeutet, wo die Fahne herkommt. Wo die Farben Das herkommen, was für bedeutet eine Bewegung. Nationalismus, Onkel Maas. Und hat denn Pegida Unrecht gehabt? Jetzt mal so ganz provokativ gefragt mit der Sache, mit der Islamisierung vom Abendland. Upsi. Provokante Fragen darf man nicht fragen. Durch Dresden. Politikwissenschaftler Clemens Heeny sagt, ohne die WM 2006 wäre das so nicht möglich gewesen. Und Pegida war erst der Anfang für eine Radikalisierung der Rechten in Und weil Deutschland. das Wenn man also ein Soziologie-Zausel sagt, schmeißt die Bundeszentrale hier ein paar tausend Euro für so ein dummes Video raus, oder was? Na, Boah, Ihre das Meinung ist das Standbild ist auch. böse. Das Guck dir die Seele. Also ohne die WM wäre der Nationalismusaufstieg nicht möglich gewesen, wird behauptet. Das finde ich schon auch ziemlich fragwürdig. Der Oscar hat das Indiz gefunden. Beides, ja. Public Viewing und Pegida, fängt mit P an. Und ach, das Zufall und Polly. Ja, Polly fängt auch mit P an. Ja, Polly fängt auch mit P an. Man kann nicht alles haben. Ach ja, wenn man mal so edgy sein will, kann man schon mal fragen. Politische Bildung? Wo war das? Ja, wow, und da habe ich noch mal nachgegoogelt, weil ich dachte, ich finde das, also ich wollte ja eigentlich noch mal irgendwie schauen, was die sonst noch so für Themen hatten. Gefunden habe ich ja aber nur so ein Video von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und gucke mal, es ist vor 9 Tagen gestreamt, also jetzt auch ganz frisch. Und es hat den Titel Ein deutsches Sommermärchen vom Weltmeister der Herzen zum neuen Mut zu Deutschland. Und das ist noch nicht mal derselbe Willi, der was erzählt, ist ein anderer Willi. Also es ist so eine Art ja, Geschichte, die Erzählung, die irgendwie gebracht Narrativ. Wird. Ja, am besten neuesten Inhalte gegenseitig aufgegriffen und dann verstärkt halt. Ne? Da kann man sich gegenseitig zitieren und schon hat man stetig ein wunderbares Theoriegebäude. Ja. Was ich auch sehr drollig fand, ich habe so ein bisschen reingeskippt. Und dann gibt's hier, tauchen dir irgendwann die Chat-Sachen auf. Und das ist alles nur Böll-Stiftung hier, da hat sich niemand sonst geäußert. Herzlich willkommen. Und dann irgendwo stand hier auch, gerne können Fragen gestellt werden. Aber hat sich niemand. Zitat von Max Czollek, desintegriert euch, ja, das sind eure Quellen, ne? Ich meine, 319 Views. Wir haben mehr, wenn wir mit dem Stream fertig sind und wir haben nicht viele Zuschauer im Endeffekt. Aber ehrlich. Ja, nix ist hier drin. Also das wir haben die besten live Zuschauer. Der Live, da wird am wenig gewesen sein. Manchmal machen die auf mehreren Plattformen. Aber das und muss nicht heißen, dass das auf der anderen Plattform mehr los ist. Ne? Oben steht Restream. Restream, das ist doch, der Drache beschwert sich immer, wenn die Leute Restreamen. Ja, es kann aber auch sein, dass sie das, wie Mama ja auch schon sagt, auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig gestreamt haben und sowas Hippes wie Twitch. Die Lizenz nicht bezahlt haben für das Ding und dann steht da Restream drüber. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Märchen. Genau. Und Bingo sagt, das ist der Top-Chat-Modus, da wird nicht alles angezeigt. Also vielleicht tun wir ihn unter. Ah, okay, schauen wir mal. Kann man das irgendwo einstellen? Das kann man bestimmt irgendwo einstellen. Nee, oder? Das kann, ist doch schon. Das ist gar nichts. Ah, doch. Okay. Ist es mehr? Nicht wirklich, oder? Nee, es macht keinen Unterschied. Da ist nichts weiter drin. Da war einfach keiner. Es war einfach niemand da. Sind es nicht die Ersten, denen das passiert? Wir bitten um Entschuldigung für den kurzen Videoaussetzer. Ja. Aber das für das gut. Thema und den Quatsch entschuldigen wir uns nicht, ne? Das ist ja alles relevant. Oh Mann. Geil. Dilettanten Olé. Hey, wie machen das Länder wie Frankreich? Die haben Nationalfeier. Ach ja, stimmt, da ist ja auch Rechtsruck. Oh Gott. Ja, hier ist nochmal das Westfernsehen, weil unser Fernsehen hat das ja nicht gezeigt, diese ganzen Wolfsgrüße. Tausende türkische Fußballfans zeigen im rechtsextremistischen Wolfsgruß. Wie lange will sich Deutschland diese Provokationen noch gefallen lassen, fragt die NZZ und ich antworte mit mal mindestens bis 2025, würde ich mal sagen. Ja, wie will man das denn verhindern? Das ist doch so ein bisschen das Problem. Verbieten. Einfach ganz, ganz klar. Die Vereinigung verbieten und den Gruß verbieten. Hitlergrüße kann man auch verbieten. Und das ist nichts anderes. Das ist, ich bin das überlegene Volk und ihr könnt alle in den Staub. Das bedeutet diese Geste. Sonst okay, also nicht. Mir persönlich kommt die Geste auch irgendwie aus dem Heavy Metal ein bisschen bekannt vor, aber okay. Nee, die sieht anders aus. Und wenn du einem Türken sagen würdest, dass das für den Satan steht, würde dir wahrscheinlich freundlich erklären, dass du falsch liegst. Ja, ich meinte ja nur damit, dass man dann die Geste halt nicht so eindeutig eben verbieten kann, wenn sie eben für mehrere Sachen steht. Ne? Schwierig. Aber gut, man kann auch nicht mehr. Moment, du kannst ja auch, andere Sachen. Also diese Sache mit, was der Höcke gesagt hat, hat ja auch die Kathi Hummels gesagt. Und die Kathi Hummels hat gesagt bekommen, sie muss keine Strafe zahlen, weil das ja nicht der Zusammenhang war, der politische. Mhm. Also wirst du in Wacken dann auch wahrscheinlich weiter irgendwie, ja. Ja, du kannst dich nicht damit rausreden, du hättest einen Salutgruß gemacht, einen Römergruß, wenn du den Arm so übel hebst, sozusagen zum Hitlergruß. Ja, wenn du das aber halt wenn in Nürnberg... Auf der Bühne machst, in der entsprechenden Kleidung schon, ja. Ne? Oder wenn du es in Nürnberg auf der Tribüne irgendwie machst oder so, dann ist halt klar, was du machst. Dann kannst du dich auch nicht rausreden. Und wenn du dabei irgendwie eine rote Fahne mit dem Halbmond umgebunden hast, dann fertig. Das kann man vielleicht schon machen. Ja. Schön finde ich das nicht, irgendwie solche Sachen zu verbieten. Es ist so schwierig zu ahnden auch. Unter anderem. Ja, aber es muss ja zumindest Gleichmäßigkeit herrschen. Also wir können nicht den einen Faschismus irgendwie verbieten und den anderen Faschismus erlauben. Das ist auch nicht irgendwie der Weg. Kannst nicht sagen. Absolut nicht. Ja. Alle Gesten erlauben, egal welche. Ja, aber ich will eigentlich nicht, dass irgendwelche Ewiggestrigen irgendwie. Das, da habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf, dass die mit erhobenem Arm durch die Stadt laufen dürfen. Obwohl, dann geht man nicht immer gleich auf Entfernung. Am besten wäre es halt, wenn türkische Nationalisten da sind, wo türkischer Nationalismus herrscht, meiner Meinung nach. Warum sind die hier? Warum? Was wollen die hier? Hier ist nicht die Türkei. Und hier wird auch niemals Türkei sein. Ja. Was Deutschland am Samstag gesehen hat, das sind türkische Fans, die zum einen nationale Großmachtsfantasien rund um ein Fußballspiel ausleben und zum anderen die Verfassung des Landes verachten, in dem sie mehrheitlich leben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes und laut Artikel 3 sind alle Menschen vorgesetzt gleich. In Wirklichkeit haben die Hälfte davon wahrscheinlich den türkischen Militärdienst verweigert, ne? Wie passt das mit der Symbolik großtürkischer Träume von einem neuen Osmanischen Reich zusammen, für die niemand mehr steht als Recep Tayyip Erdogan? Gar nicht, auch wenn sich der türkische Präsident am Samstag selbst in Berlin durchaus besonnen gezeigt und die provokante Geste offenbar vermieden hat. Deutschland kann das Problem nicht mehr ignorieren. Das Land muss erkennen, dass es auf den Rechtsextremismus bisher von mit Multikulti und Einwanderungsromantik getrübter Brille geschaut hat. Ein Großteil der türkischen Fans, die im Olympiastadion und auf deutschen Straßen das Symbol einer faschistischen und antisemitischen Ideologie gezeigt haben, leben als Kinder von Einwanderern in der Bundesrepublik. Sie wurden dort geboren, gingen dort in die Schule, haben die deutsche und oft auch die türkische Staatsbürgerschaft. Sie sehen sich als in die deutsche Gemeinschaft ignoriert. Viele wissen aber auch, dass ein rassistischer und antisemitischer Nationalismus, für den der Wolfsgruß steht, mit den Werten Deutschlands unvereinbar ist. Es mag einige geben, die sich im Überschwang des nationalen Fußballrauschs hinreißen ließen. Eine Entschuldigung wäre das nicht. Schlimmer aber sind die Verharmloser wie der Teammanager der türkischen Nationalelf und frühere Bayern-Profi Hamit Altintop. Er sprach vor dem Spiel gegen die Niederlande von einer unfairen Debatte über den Wolfsgruß in Deutschland, wo die Geschichte und Kultur der Türkei nicht bekannt seien. Der Ali Uklu hat da auch irgendwie sowas gepostet, von wegen historisch und tralalala, finde ich aber auch nur mittelmäßig angebracht. Also vom Ali habe ich irgendwie gerade eher sowas anderes gesehen. Warte mal, irgendwie mehr sowas in Richtung hier Invasion und dass die irgendwie hier nicht hingehören. Da muss ich nochmal gucken, aber weiß ich jetzt nicht aus der Hand. Ja, ganz genau, ich habe es auch nicht gesehen, ja. Immer mehr Deutsche haben das Gefühl, dass der Staat die Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleisten kann. Das spielt in vielerlei Hinsicht den Falschen in die Hände. Straßen und öffentliche Orte müssen nicht nur vor Kriminellen, sondern auch vor Verfassungsfeinden geschützt werden. Es ist inakzeptabel, dass in Deutschland eine importierte Form des türkischen Rechtsextremismus im öffentlichen Raum straflos geduldet wird. In Frankreich sind die grauen Wölfe verboten, in Österreich ihr Gruß. Nun kann die deutsche sozialdemokratische Innenministerin Nancy Faeser zeigen, wie ernst sie es mit ihrem Kampf gegen den Rechtsextremismus meint. Ist es denn ihr ein Verbotsverfahren gegen die grauen Wölfe und ihre Symbolik in die Wege zu leiten? Aber dann kommt die BPB und sagt, das ist antimuslimistisch oder so. Stimmt, der Kingsburn weist darauf hin, dass der Wolf ihnen heilig ist, aber der Hund irgendwie eine der schlimmsten Beleidigungen unter Arabern. Wie verpasst das eigentlich zusammen, liebe Türken? Naja, eine Domestizierung kann man ja ablehnen. Ne? Aber ja, Nu ist ja das gleiche Tier. Naja. Ja, und dieses Video gab es ja auch mit Militärangehörigen aus der Türkei. machen die dann. Ist das irgendwie eine Anfeuerung für die Nationalmannschaft oder was? Ja. Okay. Ja, wir haben eine Pause vom Kurdenumbringen gemacht und jetzt machen wir für euch hier martialische Videos, die irgendwie an die Propaganda der Hamas erinnern. Unangenehm. Komisch. Das ist ja schon sehr groß. Ja, ja, sportlich politisieren und so, ne? Ja. Prost. Ja, genau. Echt, die haben auch Flugzeuge? Die sind in der NATO, Mammon. Echt? Sind wir denen an Seit kämpfen im Zweifelsfall, ne? Machen wir auch. Oh Mann. Ja, da können die Türken ja jetzt im Halbfinale zeigen, ob sie den. Ach nee, doch nicht. Ob die auch eine Fußball-WM im Land hatten, dass dieser Nationalismus so hoch kam? Was meinst du? Das war die in Deutschland wahrscheinlich, die hat die angesteckt. Mm. Der Ösi, oh Mann, was ist das denn? Da haben sie sich im Feld versteckt. War gut, ne? Und dann kommen sie da rausgepoppt wie so ein Maulwurf oder was? Ja. Hinter jedem Stein sitzt ein Türke oder was? Und hinter jedem Strauch. Der Özil hat das wahrscheinlich mitgebracht in die Türkei, den Nationalismus. Ach so. Wir haben ihn infiziert und dann hat er das weitergegeben. Oh mein Gott. Das türkische Militär. Das ist schön, dass du es nochmal postest, Nancy. Ja, Nancy hat sich auch geäußert und sie sagt, die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Wo ich mir denke, aber dann Twitter-Account warum nur in unserem was? Stadien? Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform auch für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft. Ja, dann prüft mal auch die Vorsitzende des Deutschen Bundestags, die Stellvertretende. Die hat das ja auch als Plattform für Rassismus genutzt. Indem sie sich gefreut hat, dass die deutsche Nationalmannschaft so beschaffen ist, wie sie ist. Ja, was eine berechtigte Frage halt noch ist, ist, wenn all das nicht erlaubt ist, weil es politisch ist, warum ist dann der ganze Queerfront-Krempel erlaubt in dem Stadion? Weil der ist auch politisch. Kriegen wir keine Antwort drauf. Aber der macht ja nichts Böses. Das ist ja der Unterschied. Nun ja, Kindern die Brüste abschneiden und sie unfruchtbar machen. Das bedeutet doch nur, dass sie ihrem wirklichen Selbst näher kommen. Nach deren Meinung. Citation needed. Und die Göring Eckert hat ja keine Geste dabei gemacht. Die kann das dann so sagen. Ist doch klar. Hat es ja auch gelöscht immerhin. Ja, und hier habe ich auch noch so einen Tweet, ne? Von der Frau Kador. Und die hat ja geschrieben, letzte Woche hat Claim, die Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, ihren Bericht zu antimuslimischen Rassismus vorgestellt. Und dann sagt sie, Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Mit verschränkten Armen. Ja, also sorry, dieses Claim ist doch, das ist doch auch total sass, oder nicht? Ja, wo ist denn der Bericht? Lami? Wahrscheinlich irgendwo bei Claim zu finden. Aber es reicht ja schon allein, dass sie sich darauf beruft, auf diese Claim-Verband. Also. Ach so. Ich meine, die sind ja auch international irgendwie am Machen und in Deutschland hatten wir doch da, glaube ich, auch schon mal so einen kleinen Skandal. Weil irgendwie dieser eine Verein diesen Namen trägt. Ich glaube, da gibt es mehrere. Ja, ich finde es komisch, dass sie auf den Bericht hinweist und aber nicht den Bericht verlinkt, so. Wir brauchen auch nicht verlinken. Muslimfeindlichkeit. Insgesamt 1926 antimuslimische Vorfälle im letzten Jahr. 1926, 114% Zunahme. 90 Angriffe auf religiöse Einrichtungen wie Moscheen und muslimisch markierte Orte. Das heißt, wir haben alles vorgetragen, was real und unreal ist oder so, ja? Oder nur so riecht oder so. Ja, wahrscheinlich. Für MuslimInnen und Menschen, die als solche gelesen werden, sind die Straße, der Bus oder die Moschee längst keine sicheren Orte mehr. Ja, aber sonst, also die Studie hört sich für mich total rational an und so. Was ist da denn passiert? Weil wir hören jeden Tag davon, dass Menschen in Moscheen irgendwie die Jahresbilanz. Darunter Diskriminierung, verbale und körperliche Angriffe oder Sachbeschädigung. Verbale Angriffe waren auch unter diesen 1926. Wie viele davon wollen wir? Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, aber ich würde mal sagen, dass es der Großteil war. 1464 islamfeindliche Straftaten wurden offiziell erfasst. Wann, womit rechtfertigt ihr deine Arbeit so mit mehr Straftaten oder mit weniger Straftaten? Mit mehr Problemen oder weniger Problemen? Etwa jeder Zweite in Deutschland stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu. 72% der MuslimInnen in Deutschland erfahren rassistische Diskriminierung. Ja, ist gut jetzt. Das haben sie aber gemessen, ohne die Leute zu fragen, ob sie sich da diskriminiert fühlen. Ne? Jetzt haben sie wieder irgendwelche Fälle konstruiert, die Leute gefragt, ob ihnen das auch schon mal passiert ist. Sind sie mal gefragt worden, wo sie herkommen oder so? Ja, dann sind die auch rassistisch diskriminiert wahrscheinlich. Ja, kann man nicht viel drauf geben. Ne? Wird aber eventuell politisch genutzt werden, sowas. Immer gut, wenn man das kennt wenigstens, dass man weiß, wie man es einordnen kann. Ah, hier ist es. Verbale Angriffe machen mit 1277 registrierten Fällen den größten Anteil aus. Die größten Anteil, schau an. Gefolgt von 363 Diskriminierungen, 286 dokumentierten Fällen verletzenden Verhaltens. Ja, sowas. 764 Fälle von Volksverhetzung, 353 Beleidigungen, 120 Bedrohungen, 17 Verleumdungen und 23 Fälle von übler Nachrede. Das ist also wahrscheinlich genauso viel wie in der normalen Bevölkerung auch, würde ich mal annehmen. 178 Körperverletzungen. Ich meine, ich würde jetzt, natürlich gibt es die Ziffern nirgendwo, aber ich wüsste gerne, wie viele Muslime aus dem Glauben ihrer Überlebenheit Leute in Deutschland Körper verletzt haben in einem Jahr. Ich glaube, da kommen wir auf mehr als 178. Aber das nur am Rande lahm, ja. 4 versuchte Tötungen, 93 Sachbeschädigungen, 5 Brandstiftungen und 6 sonstige Gewalttaten. Ich würde das gerne auch mal mit den Angriffen auf jüdische Personen und Orte vergleichen. Müsste man eigentlich mal machen. Weil es gibt deutlich weniger Juden als Muslime in Deutschland. Und ich wette, die haben höhere Zahlen. Ja, und dann kommen halt ein paar Beispiele. Mädchen das Kopftuch vom Kopf gerissen. Versuchter Mord am muslimischen Nachbarn. Benachteiligung muslimischer Schüler im Religionsunterricht. Ja, zack, hast du einen Punkt auf deiner Liste. Hat irgendwer gesagt, irgendwas. Es hieß, man solle sich anpassen, dies sei keine Islamschule. Okay, das ist natürlich praktisch kriminell. Praktikumsabsage aufgrund eines Kopftuchs ist da genauso drin. Geil. muslimische Frau, nazimäßig beleidigt, Moschee mit Davidstern und Hakenkreuz beschmiert. Sowas machen Nazis auf jeden Fall. Zusammen mit ihren jüdischen Freunden. Kill Islam, Unbekannte beschmieren Außenfassade einer Moschee, das ist auf Englisch. Vielleicht ist es jemand, der noch nicht so lange in Deutschland ist und von dem unterdrückt worden ist, soll vorkommen. Eine Frau ist auf die Gleise geschubst worden. Die Täter haben sie zuerst gehänselt und gefragt, ob sie Hamas-Anhängerin ist und ob sie Putin gut findet. Die Täter waren betrunken. Die Polizei hat sie nicht gerufen. Sie ist als Romani sehr traumatisiert und hat zu viel Angst. David Sterne auf Grabsteine gesprüht. Familie antimuslimisch beleidigt. Mann als Terrorist und Hamas-Anhänger beleidigt. und so weiter und so fort. Ja, nun. Tja, wie kommt das eigentlich, dass Hamas-Anhänger eine Beleidigung ist? Ja, und wie kommt das eigentlich, dass man nicht zwischen Leuten, die Hamas mögen, weil in Deutschland ist es relativ klar, es gibt Leute, die mögen die NPD und es gibt Leute, die mögen die NPD nicht. Und wenn die NPD irgendwelche Dummheiten macht, gehen die Leute auch auf Straßen und sagen, nee, weg mit der NPD oder sowas. Warum gibt es das bei euch nicht, wenn Leute aus euren Communities Scheiße bauen? Und wie soll das sonst? Ich meine, das ist auch so lustig, ne? Wir werden über einen Kamm geschoren. Ruckzuck haben Migranten in Deutschland die Nazi-Keule draußen. Wenn man irgendwas macht, dann wird die Rassismus in die Nazi-Keule geschwungen und so. Und da ist es scheißegal, wo dein Opa stationiert war oder wer du bist. Sie wissen, dass es funktioniert. Aber wenn wir in einer ähnlichen Art verallgemeinern und sagen, hier, ihr distanziert euch nicht mal davon, sichtbar, dann ist es natürlich böse, wenn man verallgemeinert. Aber die Deutschen alle als Nazis sehen, das ist ja Tradition. Gerade aus Ecken, wie Frau Kador kommt. Ja, zum Beispiel, weil sie was gegen das Kopftuch haben. Ja, den Artikel habe ich jetzt nochmal mitgebracht, um mal kurz über Asylanten und Flüchtlinge zu reden, weil das sind zwei Begriffe, die die Leute offensichtlich nicht auseinanderhalten können. Hier wird zum Beispiel berichtet, dass die Flüchtlinge, die so kommen aus den Ländern, ungefähr zu 50% auch Asylanträge stellen. Also ja, das sind vielleicht häufig Kriegsflüchtlinge, die beantragen aber politisches Asyl. Und loswerden tut man schlecht, glaube ich, das ist so der Grund, warum viele eine Duldung haben, weil die eben als politische Flüchtlinge nicht oder politische Asylbewerber nicht anerkannt sind. Aber eben in ihrem Land Krieg herrscht und deswegen werden sie nicht zurückgeschickt. So, das ist dann die Duldung. Ich glaube, daher kommen ja so viele Duldungsfälle auch. Ne? Ja, das wollte ich einfach nur mal kurz sagen, dass das mal auseinandergehalten werden kann, weil das nicht dasselbe ist, weil das auch nicht dieselben Zahlen der Leute sind. Weißt du? Also es wird immer wieder so von Flüchtlingen und Asylanten gesprochen, als wäre das irgendwie eins. Und manche Leute vermischen dann auch noch ein paar andere Kategorien da rein. Ja, aber Flüchtlinge und Asylbewerber sind nicht dasselbe unbedingt, ne? Ja. Ich finde es auch interessant, dass wir 10% von den Leuten, die da Anträge stellen, aus der Türkei kommen. 10%. Ja, sind wahrscheinlich die grauen Wölfe oder ihre Gegner. Die weißen Schafe oder wie? Die Kurden. Die Kurden aus der Türkei. So kann man halt sein Land auch Sorten reinkriegen, wenn man die Leute rauspresst in andere Länder. Ne? Oder Syrer, die auf mysteriöse Weise Türken geworden sind. Weil die will man auch loswerden in der Türkei. Ja, glaube ich, in Niedersachsen wird gerade gestritten um die Bezahlkarte. Genau, und die Niedersachsen in Form des grünen Bürgermeisters von Hannover hatten doch, glaube ich, da so einen Vorstoß gewagt und eine Bezahlkarte gemacht, die allerdings ohne Obergrenze oder sowas war, beziehungsweise die eben nicht nur 50 Euro Bargeld, sondern meinte sich das auch wohl den ganzen kompletten Bargeld auszahlen lassen können, das als Funktion zur Verfügung gestellt hat. Und das möchten die Grünen jetzt gerne weiterhin haben und sind ganz beleidigt, dass das nicht so gemacht wird, sondern dass da eben dann doch nur 50 Euro Bargeld drin sein sollen. Und ja, weil sich im Endeffekt der Ministerpräsident mit der Linkskonferenz hier, wie heißt es? Ja, dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, genau, mit denen hat er sich halt drauf geeinigt und deswegen würde er das jetzt so machen und die Grünen, seine Koalitionspartner, finden das halt verkehrt wegen irgendwelchen. Ja, es geht unter anderem auch darum, ob man das jetzt irgendwie auf Länderebene regelt oder auf Bundesebene. Und diese Argumente pro Bundesebene, man wollte keinen Flickenteppich und so, das erinnert mich ein bisschen an Corona. Das kann man nicht auf Bundesebene regeln, das ist Aufgabe der Länder. Gut möglich, ja. Das ist eben sowieso ein schwaches Argument. Ich finde, das kann jedes Land für sich regeln. Kann man auch bundesweit regeln, das soll mir nicht so wichtig sein, ehrlich gesagt. Ja. Aber, das können die nur halt so bundesweit regeln, wie sie es jetzt gemacht haben. Also sich zusammensetzen und sich entschließen, dass sie es jetzt alles gleich machen. Aber da gibt es auf jeden Fall keine Vorgabe. Ja, sie wollen es wohl gleich machen. Weil die müssen es halt umsetzen, die Länder. Deswegen regeln die das auch. Also wenn's genau, gibt, die sollen sich doch mit den Kompetenzen müssen sie sich was da schon. Was mir auch auffällt, diese Autorin hier von dem Artikel ist auch eine alte Bekannte. Die okay, Mandy. Mandy. Ja, die hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich war auch vorhin bei einer Veranstaltung mit ihr, als sie noch für die neue Presse gearbeitet hat. Und das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Da hat sie auch nur so, habe ich mal nach ihr gegoogelt und das war alles nur so ein verstrahlter Feminismuskram, den die geschrieben hat. So 0815 Zeug. Ohne irgendwie eigene Gedanken da drin. Und ich hatte schon gemerkt, dass sie jetzt beim NDR ist, weil wir hatten irgendwie vor einem halben Jahr oder so, da hatte sie, glaube ich, irgendwie einen Kommentar gesprochen zu so einer Demokratie-Demo oder so, auf der ich auch war in Hannover. Also ja, die kennen wir auch schon. Mandy ist ein Ostname, ne? Glaube ich. Kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Eigentlich ist sie ganz hübsch, ja. Aber halt verstrahlt. Ja. Das ist ja auch so eine Standardkombination. Ja, dann sollen sie mal ihre Koalition hier wieder kaputt machen. Da habe ich nichts gegen. Jo. Und es ist ja diese Woche auch, fällt mir gerade ein, ist ja jetzt auf Bundesebene eine Grünen-Politikerin zur CDU übergelaufen. Das hat zwar so ziemlich keine Konsequenzen, aber in Niedersachsen gab es das ja auch, als wir unsere Sendung schon hatten. Wir machen das ja schon eine ganze Weile. Da gab es ja auch schon mal ungeplante Neuwahlen, weil eine von der ganz knappen Mehrheit, die damals die rot-grüne Koalition hatte, nämlich von nur einer Stimme, da hat das dann halt den Ausschlag gegeben, dass dann die ganze Regierung da zu Bruch gegangen ist, als eine Frau, was mit T, ich weiß nicht mehr genau, die ist dann auf jeden Fall auch zur CDU übergewechselt. Mhm. Der Lauterbach hat das auch gemacht, ne? Der ist von der CDU zur SPD gegangen, vor ein paar Jahren. 2007 oder so, jo. Okay, wusste ich gar nicht, dass der von der CDU ja, keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich glaube, in seinem Wahlkreis, die Stimmen, also den gewinnt er schon in der Regel. Und vielleicht hat er aber er ist doch ein Karl-Marx-Fan und der war mal bei der CDU. Jo. Ich dachte, der war so ein sozialdemokratisches Urgestein. Denkt man, ne? Nee. Also ja. Noch Karl Lauterbach. Der Karlatan. Das ist nur Chili. Das muss ich jetzt aber mal nachgucken. Ja, der große Präzedenzfall im Endeffekt. Krass, ne? Hat Chili von grün zu rot gewechselt. Mhm. Stimmt, hat er ja auch gemacht. Ja. Also früher vielleicht nicht so ganz so unüblich. Ja gut, aber die Dame war ja auch eher eine Hinterbäcklerin, also das ist mit Chili nicht zu vergleichen, wenn jemand so Prominentes aus einer Partei geht, wie er es damals ja, war. Ja, Tatsache. Also laut Wikipedia war er Mitglied in der CDU, ja, und 2001 ist er in die SPD. 2001 schon, okay. Aber da war er auch noch nicht Bundestagsmensch, das war erst später, 2005 ist er das erste Mal reingezogen, steht bei Wikipedia. Scheint ein Karrierist zu sein. Kannst du in eine neue Partei kommen und nach einer Legislaturperiode bist du schon im BT. Ich habe jetzt noch ein paar Netzwerke. Ich dachte, ich hätte. Er ist Karrierist, das passt aber schon. Wenn ich so gehört habe, wenn wir seine Professoren stellen und so, da hat er auch schon geschmut. Naja. Ja, die Omas gegen rechts haben eine Petition gemacht. Und die bei der Volksbank in Berlin eingereicht, die daraufhin das Konto der AfD gekündigt hat. Gekündigt hat. Also in diesem Artikel hier steht, dass die da nicht drüber Auskunft geben wollen, aber das ist natürlich der wahrscheinlichste Fall. Ja. Ja, das Konto war jedenfalls inaktiv. Petition halt gab, aber ne? Ich finde das schon krass, weil diese Plattform heißt irgendwie inn.it. Aus Petition Italien, auf der Online-Plattform mit 33.000 Unterschriften. Und dafür kriegst du dein Konto gekündigt. Ja. Ich habe ein schönes Detail noch entdeckt. Der Lauterbach hat sich sein Fellowship an der Harvard Medical School von der Adenauer Stiftung sponsern lassen. Das ist auch geil. Die lässt dir erst richtig Kohle zahlen für deine Ausbildung und dann sagst du, weißt du was, Karl Marx fand ich doch immer cooler. Ja, so ist das. Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Streit gehabt mit jemand auf Twitter oder so, der mich fragte, wieso ich das denn faschistoid fände, wenn hier das Konto so gekündigt würde. Aber ich habe das nicht groß erklärt mehr, weil ich finde, das ist selbsterklärend. Ja, Methoden, keine Ahnung, wie im schlimmsten Albtraum eigentlich, ne? Weiß nicht. Ja, die Zerstörung des persönlichen sozialen Lebens irgendwie und auch die Zerstörung, wie in dem Fall von einem Dusan Wegner oder so, oder hier halt die Zerstörung der ganz normalen Teilnahme einer nicht verbotenen Partei an demokratischen Prozessen, ist schon fragwürdig, meiner Meinung nach. Also Banken sind Dienstleister, Banken sind keine Politiker. Hier sind vor allem so politische Eingriffe, die von außen kommen, die hier eben nicht aus dem Politischen kommen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie kein sauberer Eingriff, finde ich. Zumal halt solche Institute halt meistens ja auch so große Verbände sind, wo dann auch wieder Gewerkschaften, Parteien und ähnliche halt ihre Einflüsse drin haben. Nicht umsonst, hier guck, erinnere dich an den Herrn Spahn, der kam auch aus irgendeiner Sparkasse, die ihm dann sogar noch Geld geliehen hat, damit er ein Haus kaufen kann, aber das darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Das ist einfach eine fragwürdige politische Arbeit, so zerstörerisch vorzugehen, nichts dagegen, gegen seinen Konkurrenten zu argumentieren oder zu hetzen oder sonst irgendwas, aber so eine Vorgehensweise ist destruktiv, ne? Und das kann ich nicht politisch gutheißen. Ja gut, also, ist aber doch eigentlich die Fortsetzung dessen, was sie halt auch so tun. Nazi rufen, ja. Kontaktschuld, nicht in die Debatte gehen, sondern immer nur Hilfe, Hilfe, Adolf rufen. Also es ist eigentlich konsequent, das so weiterzumachen. Und es ist auch konsequent für ihr Mindset, weil darum geht es ja, wie bei Mao halt. Persönliche Zerstörung des Gegners am besten. Ja, das ist nicht in Ordnung. Nee. Ich fände das auch fair, wenn jemand irgendwie einen linken Block hat, warum soll der denn, oder einen linksextremen Block hat, solange er nicht zur Gewalt aufruft oder irgendwie verfassungswidrigere Sachen schreibt, warum soll er dann, fände ich auch scheiße, wenn wir in einem konservativeren Staat leben würden und solche Leute würde das Konto gesperrt. Also ich bin da auch nicht irgendwie... partisanenmäßig unterwegs, sondern... Ja, wenn du dagegen argumentierst, wird dir direkt unterstellt, irgendwie du hast den entsprechenden Bias oder ne, möchtest das irgendwie... Weil sie selber so funktionieren. Weil die so denken und dann denken die, wie, der ist dafür, dass die AfD ein Konto haben darf, der wählt die sicher. Oder der ist sicher ein Nazi. Ja, wie oberflächlich das ist, ne? Furchtbar. Anstatt halt mal halt hier den guten, wer war das, Voltaire oder was, wer mit dem, ich verteidige ihr Recht. Kann sein. Ich würde ihr Recht verteidigen. Oder seine Putzfrau. Oder seine queere Putzfrau hat das wahrscheinlich gesagt. Und das finden die noch raus und dann machen sie ein Museum. Das war Voltaire, das ist also einer, der bei der Partei Volt ist und quer ist. Der hat das gesagt. Ach ja. Ja, aber ich sehe das echt schon kommen, also. Ja, und der Oscar sagt halt auch, ja, seit früher ging die Politik bis zur Privatsphäre, seit Simone de Beauvoir, das Private ist politisch, ist das nicht mehr so und damit ist es totalitär geworden. Ja. Kann man ein Schleifchen drum machen und auf den Tisch stellen. Ja, oder dem Danisch das Konto zu kündigen. Ja. So, oder mit vom Staat auch noch von diesen komischen Leuten. Ja, das hat die Bank ja schon selber gemacht, aber ist natürlich wegen, weil sie da Trouble gehabt haben. Schon klar. Also ich sehe schon kommen, dass man eigentlich braucht man, ab diesem müsste man jetzt eigentlich, also was man politisch machen müsste, wäre eigentlich ein Gesetz, dass solche Sachen halt nicht mehr gehen. Also dass die Banken, wenn sie erstmal einen Kunden aufgenommen haben, der seine Leistung bezahlt, und dass sie dem dann auch weiterhin seine Leistung geben müssen und nicht einfach sagen können, ach, das macht uns jetzt hier zu viel Trouble, weil irgendwie wir einen politischen Druck haben und dann können die sich auch hinstellen und sagen, ja, sind uns leider die Hände gebunden, liebe Omas gegen rechts. Das ist ja, wenn man nicht, dieser Unkultur anders nicht beikommt, ne? Es ist leider nicht möglich, die Leute wieder hier rauszuschmeißen. Die haben ihr Geld auf ihrem Konto und die bezahlen ihre Kontogebühren. Und da kann man ja eigentlich auch wieder etwas nutzen, was wir schon seit Jahrzehnten nutzen, nämlich das Strafrecht. Ja? Solange sich niemand irgendwie strafrechtlich da irgendwie Geld aus Drogenhandel drauf bunkert oder so, gibt es halt keine Handhabe, punktum. Wenn er strafrechtlich irgendwie verurteilt ist, weil er da Drogengeld drüber geschleust hat, kündigt ihm das. Ja, könnte er machen. Aber kündigen, weil ihr sagt, nee, den mögen wir nicht. Wie weit geht das? Können wir vielleicht auch Kranken, die zu viel krank sind, Ja, normalerweise kannst du das kapitalistisch regeln. Ne? Dann entsteht eine andere Bank, die sagt irgendwie, ja, wir nehmen alle Kunden, die woanders rausgeflogen sind oder so, kommt zu uns, wir machen euch günstige Konditionen oder sowas. Aber Kontoführung ist jetzt nicht so ein beliebtes Geschäft. Ne? Da ist jetzt nicht so viel Geld drin oder so in die Bank. Das interessiert die nicht so sonderlich, glaube ich. Ne? Also, ja, irgendwas sollte man vielleicht tun, wenn das wieder von alleine nicht verschwindet, ne? Diese Unkultur. Ja, kenn ich noch diese Dame? Oh, Winona. Welche? Naja, die Dame, die da im Hintergrund steht. Agrarsoziologin. Ja, ist es der neue Trailer für Beetlejuice 2? Ja, genau. Beetlejuice 2, die Rache der Agrarsoziologen. Agrarsoziologin ist mir in Erinnerung geblieben, das Wort. Weil ich das irgendwie widersinnig finde, genau. Aber gut. Ja, das sollten sie auch in Anführungsstriche schreiben, eigentlich, finde ich. Ja, Oxymoron. Genau, und also das ist ja eine Zuschauereinreichung. Der Zuschauer hat uns dazu geschrieben, das war ja diese Sendung, über die wir uns auch, angeschaut haben. Das stimmt allerdings nicht. Also wir haben zwar ein NDR-Interview mit der Agrarsoziologin gesehen, aber wir haben das von ZAPP gesehen und dieses ist hier von irgendwie Hallo Niedersachsen oder so. Und da war die Agrarsoziologin auch und dann wurde sie da scheinbar von zwei Leuten, von so Bauernverbänden, die führten sich da in ihrem Persönlichkeitsrecht von ihrer Aussage, ich würde davon sprechen, dass es auch rechtsextreme und rechtspopulistische Tendenzen in manchen Gruppierungen wie den Freien Bauern und Landschaftsverbindungen bereits gibt. Also das sind diese zwei Sachen. Ja, ist natürlich ein bisschen. Und ja, die sind dann, also hier steht, das sind zwei landwirtschaftliche Berufsvertretungen und die gingen juristisch dagegen vor. Aber das ist gar nicht zur Verhandlung gekommen überhaupt, weil das Oberlandesgericht Hamburg, wo sie das wollten, hat gesagt, nee, Landgericht Hannover, Hamburg und Halle, wie sind Lagen der Organisationen? Und betonten die Meinungsfreiheit und ausreichende Anhaltspunkte für Piepers Aussagen. Also sie haben gesagt, die Agrarsoziologin, die darf ihre Meinung sagen, ne, weil die wird ja auch überhaupt nicht als Expertin eingeladen, um irgendwelche Tatsacheneinschätzungen dazu geben, sondern das ist dann auch wieder Meinung, ne? Ja, da reichen Anhaltspunkte, interessant. Anhaltspunkte, ja genau. Anhaltspunkte dafür, dass die Organisation rechts ist, so. Ja, als rechtspopulistisch cool. Irgendwie einzuschätzen. Rechtsextrem bis hin zu rechtspopulistischen Aussagen. Ja, aber auf der anderen Seite, das ist ja eigentlich auch das, was man halt will, aber in anderen Kontexten wird das ja auch nicht so gesehen, ne? Weil im Endeffekt kenne ich das auch so. Wenn es halt irgendwelche Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Aussage halt nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, dann sollte das auch zulässig sein. Lustig ist halt eben nur, dass man diese Dame ja natürlich nicht einlädt, damit sie da irgendwie ihre persönliche Meinung irgendwie kundtut, sondern das wird ja schon immer so präsentiert, als wäre das jetzt die Agrarsoziologin, die irgendwie weiß, was abgeht. Ne? Und da kommt einer aus dem Feld, der sich auskennt und so. Ne? Mhm. Ist auch der Eindruck, der vermittelt werden soll. Unter dem Hintergrund finde ich das eigentlich schon, ja, müsste man echt mal drüber nachdenken, also ob das so okay ist. Und auch, warum man so jemanden einlädt. Also, aber ja, ich meine, ist ja klar, warum man ihn einlädt, weil sie sagt natürlich das, was die Leute da hören wollen. Ja, steht zu vermuten. Ich kann mich noch erinnern, bei ZAPP, da hat sie dann auch irgendwie gemeint, ja, ich bin ja auch in diesen Gruppen drin und habe den Leuten dann gesagt, ja, nee, dieses Video, was ihr hier verteilt, das ist von News. Aber die wollten das gar nicht hören. Also, das war so. Was sie da gesagt hat, irgendwie, wo sie sich dran gestört hat. Die Leute wollten nicht drauf hören, dass sie gesagt hat, aber nein, die Rechtspopos. Ja, astreine Expertise. Ja, sollte man vielleicht eine Begründung wenigstens mal fordern oder sowas. Ne? Wie sieht es denn aus? Die Begründung ist, die mögen die Grünen nicht, die mögen die Regierung nicht. Und deswegen sind sie natürlich rechtspopulistisch, weil wenn man das nicht mag, ist man ja rechtspopulistisch. Und da war noch ein Video dann von News, sich angeguckt hat und das weiterverteilt, weil man das richtig findet. Da ist man ja dreifach rechtspopulistisch. mit Sahne oben drauf. Virus 17. Jetzt ist aber auch gut, hä? Französisch, oder? Wir sitzen tief in der Scheiße. Hier zeigt sich das ganze Ausmaß der Unzufriedenheit. Ja, es geht um Südfrankreich, es geht um die Provence, ein sehr schöner Ort, wenn man mich fragt, war ich schon ein, zwei Mal und auf den Tellern Steak frites in den Karaffen Wasser und Wein, das geht beim Franzosen immer, daran ändert die Weltlage nichts. Im Café Le Provence wird im regelmäßigen Rhythmus aus kleinen Düsen kühler Wassernebel auf die Gäste gesprüht. Jean-Maurice, ein Rentner, schimpft: Wir sitzen tief in der Scheiße, nichts läuft gut, von wegen La Vie en Rose, ich sehe schwarz, sagt der 70-Jährige, der seiner Wut freien Lauf lässt. Aber nur, wenn sein Nachname nicht in der Zeitung steht. Er hat natürlich Rassemblement National gewählt, wie so viele in diesem hocherhitzten Frankreich. Ja, und dann haben wir hier eine ziemlich interessante Einblick mal in einen Landkreis, wo fünf der Sitze schon an, oder ein Wahlgebiet, in dem fünf der Sitze von sieben bereits in der ersten Wahl an den RN gegangen sind. Und die Welt ist natürlich ein bisschen geschockt. Was ist los mit dem Land, das die deutschen Nachbarn so bewundern für seine Leichtigkeit, seine Lebenskunst? Warum hat sich die politische Landschaft in zwei extreme Blöcke aufgeteilt, in Rechts- und Linkspopulisten? Ja. Die zwischen sich ein vernünftiges, gemäßigtes, aber immer schwächeres Zentrum eingreifen. Ja, wieso denn bloß? Wenn man die Nachrichten der letzten Monate durchgucken. Monate? Ich würde sagen, soll man die Weltraumaffen fragen. Die reden seit 8 Jahren über nichts anderes. Dass wir immer weiter gespalten werden von Arschlöchern, die unsere Interessen einfach nicht im Auge haben, sondern ganz ihre eigenen Interessen und die ihrer Klientel. Und das, weil man halt dann immer nur die extremen Sachen bedient, dann kommt halt ein Backlash irgendwann. Und das scheint einfach der durchschnittliche Journalist nicht verstehen zu können. Dass wenn man halt was biegt und biegt und biegt, dann bricht es entweder oder schnalzt irgendwann zurück. Warum ist der Makronismus am Ende und mit ihm die Hoffnung auf eine Politik, die wirtschaftlich auf Liberalisierung setzt, aber solidarisch ist mit den Abgehängten des Systems? Ich glaube nicht, dass die Franzosen Makronismus so beschreiben würden, liebe Welt, aber warum fühlen sich so viele vergessen, missachtet? Warum finden sich eigentlich alle als Opfer vielleicht, weil das mit dem Makronismus doch nicht so ist, wie ihr das einen Satz oben drüber geschrieben habt? Warum glaubt der Rentner Jean-Maurice, der mittags im Café sitzt und Perrier trinkt, er sitze tief in der Scheiße? Die Wut war der beste Wahlhelfer des RN. Und sie haben, obwohl offensichtlich da einen charismatischen lokalen Parteichef, und sie sagen sogar, viele Leute hätten ihm ganz persönlich die Stimme geben wollen, weil sie halt seine Art mögen und das, was er sagt. In Frankreich muss die Politik verkörpert werden. Bardella tut das, also der Kandidat. Finde ich auch geil. In Frankreich muss die Politik verkörpert werden. Bei uns reicht's, wenn ein paar Studienabbrecher irgendwie vor sich hin stümpern. Sich schminken lassen. Für viel Geld. Der schimpfende Rentner Jean-Maurice hält den RN nicht für eine faschistische Partei. Meine Mutter hat für die Konservativen gestimmt, mein Vater hat für die Konservativen gestimmt, er hat für die Mitte gestimmt und für die Sozialisten. Und was hat es gebracht? Gar nichts. Jetzt ist der RN dran, wir müssen ihm eine Chance geben. Woher kenne ich das bloß? Aus einem anderen Land, nordöstlich, wo die Leute sagen, nee, wir sind genug verarscht worden, wir haben CDU gewählt, wir haben SPD gewählt. Wir haben Grüne gewählt. Wir haben alles ausprobiert, jetzt ist der RN dran, sagt auch eine Frau. Macron darf man hier nicht mehr laut sagen, sonst gibt es Ärger, fügt sie hinzu. Die politische Debatte ist von Polarisierung und Radikalisierung geprägt, analysiert Bernard Sanané vom Umfrageinstitut ELAB im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Seit 10 Jahren fragt er die Franzosen, ob es mehr gibt, was sie verbindet oder mehr, was sie trennt. Inzwischen findet jeder Siebte, dass ihn mehr von den anderen trennt als vereint, sagt Sanané. Der Erfolg des RN, der die Einwanderung und ihre Beschränkung zum zentralen Thema gemacht hat, sorgt dafür, dass die moralischen Schranken fallen und sich die Schleusen des Fremdenhasses öffnen. Dann werden diverse Dinge aufgezählt, eine angezündete Bäckerei in Avignon, wo das Wort Neger an die Wand gesprüht wurde. Eine schwarze Frau berichtet in Perpignan von Drohbriefen, Beschimpfungen, einer Frau wird zugerufen, ab in deine Hundehütte. Ja, und das in einer Region, die halt früher vornehmlich vom Bauxitabbau gelebt hat und dementsprechend halt runtergekommen ist. Und es ist fast so, als würde da, wo es sowieso schon nicht für alle reicht, ist noch schlimmer, wenn man halt Leute importiert, die dann da auch noch sind und die Ressourcen vielleicht auch Leuten wegnehmen, die da schon länger leben. Die französische Mittelklasse fühlt sich bedroht, unter Druck gesetzt von oben, von den besseren Schichten und von unten, vom prekären, oft eingewanderten Teil der Gesellschaft und der Unterschicht. Am Sonntag, dem Wahltag, werden diese Themen wieder verhandelt. Der Ausgang ist trotz allem ungewiss. Der Macron hatte vor der ersten Wahlrunde von den Extremen gewarnt, vor rechts wie links und die Gefahren des Bürgerkriegs beschworen. Aufgrund taktischer Wahlbündnisse, in deren Folge sich diese Woche mehr als 200 Kandidaten zurückgezogen haben, um lokale Mehrheiten gegen den RN zu ermöglichen, rückt eine absolute Mehrheit für den in der Assemblée Nationale in weite Ferne. Also es könnte durchaus sein, dass halt der RN als Tiger gesprungen ist und aufgrund dieser Einheitsfrontnummer halt jetzt als Bettvorleger landet. Wir erfahren das heute Abend in den ersten Hochrechnungen ab 8 Uhr. Aber ja, so funktioniert das halt jetzt in Europa. Ne? Wenn die Leute, die was ändern wollen, zu viel Stimmen kriegen, dann schließen sich die anderen zusammen. Und das hatten wir ja auch in Europa noch nicht so. Eine Partei nur, außer im ganzen Gebiet des Warschauer Pakts, die mal fragen, wie das gelaufen ist vielleicht. Ich habe woanders gelesen, der Macron hätte das Land erstochen und hätte also aber mit einer umgedrehten Lanze oder so und sich dann dabei selbst erstochen, also so politisch gesprochen, aber auch ein total bescheuertes Bild und ein irgendwie ganz schräger Titel, habe ich dann mal weggelassen, den Artikel, aber irgendwie ist das wohl ein bisschen unglücklich gelaufen für ihn, ne? Er hatte wohl was vor und das hat er die Nationalversammlung aufgelöst. Und aber politisch kommt ihm das am Ende doch nicht zugute, wie er wohl vielleicht vermutet hat oder gehofft hat. Weiß ich nicht genau. Also ich höre das von Christian Rieck eigentlich ganz interessant. Der hat das ja wieder spieltheoretisch eingeschätzt. Ja, er hat vor allem hervorgehoben, dass man nicht genau so die Motivlage kennt, ne, von Macron. Und damit hat's ja, das zum einen. Und die Sachen, die er dann halt vermutet hat, was vielleicht dahinter stecken könnte, waren auf jeden Fall so, dass man sagen könnte, ja, das kann gut sein. Und das war ja im Endeffekt so Sachen, dass man die Leute damit quasi überrumpeln wollte, damit die dann halt noch nicht bereit sind und wenn sie jetzt was machen müssen und das dann floppt, dass die Leute dann vielleicht ja doch schnell wieder den Gefallen dran verlieren an dem Kram. An dem RN, ne? Hm. Ja. Ja, in England ist ja einiges passiert. Und hier wird im Prinzip das ganze Kabinett vorgestellt von dem neuen Premier. Mir ging es aber jetzt nur eigentlich um den Titel, um die Abschiebung nach Ruanda. Da schreibt die Welt nur ganz kurz, dass das eben jetzt gestoppt wurde, das Programm. Und lässt so ein bisschen die Begründung außen vor. Und da ist zu vermuten, dass die Engländer, ja, dass es nicht so klappt mit Ruanda. Ich habe gehört, dass... Nee. Die Labour besteht doch zu 50% schon aus Leuten, die nicht in Großbritannien ethnisch beheimatet sind. Man hat die Bilder doch gesehen von ganz vielen Kandidaten, die eindeutig auf dem Islam-Ticket in ihre Ämter gekommen sind. Die Labour ist eine, und die haben auch gleich gesagt, sie werden ihre Partei gegen ihre Politik gegenüber Israel ändern und Free Gaza und so. Okay. Das ist ein islamischer Sockenpuppenverein Labour, sonst nichts mehr. Großbritannien fällt mit ja, der Regierung, wenn da nichts passiert. Spielt sicher auch eine Rolle, vielleicht auch die größere. Ich habe nur, wie gesagt, gehört, dass das auch nicht geklappt hat mit Ruanda, dass man denen nämlich Geld gegeben hat für Gebäude, die dann aber gar nicht frei stehen, wo dann trotzdem Leute drin wohnen und so weiter. Also das ist rein vom Handling her, das ist nicht so richtig funktionieren würde und nur Geld kosten würde. Ja, da müssen wir jetzt genau hingucken, ob die Gebäude auch so sind, wie wir das brauchen. Also, wenn wir irgendeine Scheiße in China finanzieren, dann ist das scheißegal. Ja, ja, läuft. Läuft für Europa. Sind die jetzt ruiniert? Ja, aber ist schon lustig, ne? Da musst du dann die Konservativen abstrafen, indem du halt die Leute wählst, die das alles noch turbomäßiger, schneller haben wollen, was die Leute nicht mögen an den Konservativen. Also dass die es nicht umgesetzt haben und jetzt kriegst du als Alternative dann die Leute, die sowieso kein Interesse dran haben. Und ein Grund dafür ist nämlich auch das britische Wahlsystem. Und da sagte jemand, das ist die Alex Phillips, die hat mal, also das ist so eine komische Feministin, aber die hat auch mal für diese Brexit-Party im Europaparlament gesessen für einen ganz kurzen Zeitraum, bevor sie dann da ausgestiegen sind. Und die hat das hier mal vorgerechnet, dass ja in Großbritannien ist es so, dass es da nur diese Direktkandidaten gibt, was ja bei uns viele Konservative auch super toll finden, wo natürlich bei uns die Karte auch sehr schwarz aussieht, und das wäre ja dann auch im Endeffekt so, dass im Deutschen Bundestag, wenn es da nur Direktkandidaten gäbe, ja eine große Mehrheit an CDU-Leuten sitzen würde und dann aus den Hauptstädten und so noch ein paar Grüne und ein paar aus den größeren Städten noch ein paar Grüne und ein paar SPDler, aber ansonsten halt nicht mehr viel. Und das führt aber dann zu so Dingen, dass ja natürlich dann die ganzen Leute, die jetzt in so einem Wahlbezirk den Kandidaten, der die Mehrheit der Stimmen bekommen hat, nicht gewählt haben, deren Stimmen sind ja dann komplett wertlos. Die tun halt nichts mehr, die fallen einfach hinten runter. Und das führt dann dazu, dass jetzt also die Labour-Partei 411 Sitze bekommen hat. Das sind 63% von dem Unterhaus. Und das haben sie aber gekriegt mit nur 32% von den Stimmen, also von den reinen Stimmen. Und das ist also sogar noch weniger. Weil die anderen Wahlkreise so groß sind, oder was? Woran liegt das jetzt genau? Es liegt nur daran, dass sie mehr Wahlkreise gewonnen haben. Ja, und die Wahlkreise selber aber kleiner sind von der Zahl der Wähler her. Das hat, sonst hätten sie ja nicht so wenig. Naja, die haben ja nicht 100%. Die kriegen ja, wenn du so einen Wahlkreis gewonnen hast, dann brauchst du ja nicht 100% dafür. Und der einzige Grund, warum sich das jetzt verschoben hat, ist, dass sich diese Stimmen von den Konservativen natürlich jetzt auch aufteilen. Auch mit dieser Reformpartei, und dann gibt es noch diese liberalen Demokraten. Das waren übrigens die einzigen, deren Sitze jetzt in etwa das Ergebnis auch widerspiegeln. Ich glaube, das war ein Prozentpunkt mehr oder so, den sie jetzt in Anteilen am Unterhaus gekriegt haben. Na, und die anderen Stimmen sind halt komplett wertlos. Das tut gar nichts, und dann hast du einfach nur so eine Kraft halt, wie diese UKIP-Partei oder jetzt diese Reformpartei, die auch von Nigel Farage. Und wenn die dann halt die Konservativen halt ausreichend schwächen, dass die halt weniger Wahlkreise gewinnen, dann hast du eine komplette Verzerrung in diesem Ergebnis drin. Also die haben jetzt hier richtig viel Einfluss, und das mit einem guten Drittel von den Stimmen, was sie halt vorher halt auch hatten. Verstehe. Und so eine UKIP gewinnt dann wahrscheinlich gar keine Wahlkreise mehr und hat überhaupt keinen Vertreter mehr, ne? Ja, die haben das, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal einen hatten, im Unterhaus auch, aber diese Reformpartei, die hat jetzt ein paar Abgeordnete, aber auch wesentlich weniger, als sie eigentlich hätten, wenn das jetzt dieses proportionale System wäre und nicht dieses Direktkandidatending. Tja. Ja, es hat natürlich so eine demokratische Note, dass die Leute dann eben aus der Region auch ihren regional gewünschten. Nee, das hat nur eine regionale Note, weil eine demokratische Note hat es ja gerade nicht, weil ja da so viele. Nicht mehr, ne? Ja, so viele Stimmen unter den Tisch fallen wie bei sonst keinem anderen System. Die UKIP hat ihren letzten Sitz 2018 verloren. Okay. Ist auch von einem Höchststand von 45.000 Mitgliedern vor dem Brexit auf jetzt 4.000 zusammengeschrumpft. Ja, aber im Unterhaus oder im Europaparlament? Also er hat nochmal ein Unterhaus. Okay. Bei der Unterhauswahl 2019, nicht 18, erhielten sie 0,1% der Stimmen und verloren ihren letzten Sitz im Unterhaus. Ja, und die Frau Roig, Das ist ja die Dame vom Center for Intersectional Justice und die durfte sich hier beim SWR Leute, wurde sie interviewt zu ihrem Buch. Sie hat ein Buch geschrieben über die Ehe und Wunder auf Wunder, sie ist ja eine Feministin und ihr Urteil über die Ehe ist ja, dass es nur den Männern nutzt, was komplett lächerlich ist. Also, und dazu sagte der Alan Posner, der hat das gesehen und sagt, das ist schon verrückt. Da unterhalten sich zwei Leute mit Migrationshintergrund, in Anführungsstrichen, über veraltete Frauen- und Ehebilder und das Wort Islam fällt kein einziges Mal. Stattdessen Kapitalismus, Gesellschaft, in Anführungsstrichen und so weiter, als wären wir noch in den 1970ern. Ja, das ist ihr Konzept, ne? Also sie ist halt eine Kulturmarxistin und es muss ja immer gegen die Gesellschaft und gegen den Kapitalismus gehen, der uns alle hier verwirrt und verirrt und unsere Augen trübt und da müssen wir mal klar sehen und da helfen uns dann die Kommunisten, ne? Mit dem richtigen kritischen Bewusstsein, so wie die Frau Roigkeit, die schaffen das. Und der Jan Feddersen hat noch geschrieben, die Roig betreibt ihr Business mit diesen Buzzwords, ist ihr Ding, mag dumm sein, aber sie befriedigt die Marktlage, das Surreale bleibt in ihrem Fall und den anderer mit ähnlichen Diskurs-Klingelton-Angebot, das niemand widerspricht. Etwa mit noch alle Tassen im Schrank? Ja, und der Feddersen ist ja auch ein Taz-Redakteur, also jetzt auch nicht gerade ein Konservativer oder so. Aber das, was die Dame da von sich gibt, das ist einfach so abgehoben und so offensichtlich. Na, und also beim Feddersen habe ich auch schon das Gefühl, dass er mit diesem Woken-Kram halt nicht viel anfangen kann. Der hat ja damals auch die Judith Bassert mal interviewt, als ihr Buch rausgekommen ist. Für die Taz. Und ja, also. Ich glaube, das mit dem Widersprechen ist so eine Sache, das hat sich ja auch gegeben. Es gibt sicher manchmal Leute, die ja widersprechen. Aber wenn das doch so sinnlos ist und sich Ja, das es ist doch trotzdem so andere immer wieder toll, es ist doch wiederholt. eine, die ist so intersektional, die weiß doch Bescheid, die ist doch. Und immer wieder, wenn die sich das Kannst du alles noch irgendwie gegenseitig einladen, vorbeten. und sie uns erzählt, ja, die Ehe ist nur für Männer gut. Wo ich sagen würde, ja, dann lass doch mal 10 Jahre oder so keine Ehen mehr haben. Und dann schauen wir mal, für wen das schlimmer ist. Ne, mit irgendwie Unterhalt oder so, das gibt's dann alles nicht mehr. Und Klar. dann könnt ihr euch freuen, dass ihr das Patriarchat endgültig besiegt habt. Weil es wird ja sicherlich für euch gar keine schlechten Konsequenzen haben. Hat er jetzt immer eine Mütze auf oder was? Das ist ja furchtbar. Ja, scheinbar, ja. Der immer albern. Naja, ich hatte jetzt irgendwo gelesen, vielleicht, dass bei YouTube das bunte Farben belohnt werden oder was. Der Anzug, Kann man Alter. nicht wenigstens irgendwas drauf machen auf die Mütze? So New York, irgendwas sowas. Ich finde New das doch York so. Marxismus. Ja, Kultur. FTM, Forse Marxismus. Bilder für Werbung für sein Kinderbuch. Ja, genau, das ist Werbefläche, die du mieten kannst. Ich mieten kann, ne? Also, das ist so geil, dass er da hinten die ganze Reihe alte DDR, die mittlere Reihe, diese blau, blau, hellblau Bücher, das ist alles DDR-politische Theorie. Echt? Würde ich, also sieht zumindest so aus, als wären das die alten. Also das, ich habe hier eine Ausgabe vom Kapital in so einer Ausgabe stehen. Hat da noch nie einer rangezoomt oder so? Das kann man nicht trotzdem nicht erkennen. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht, ist also ein bisschen Aber unscharf. die sehen den verdammt ähnlich, den DDR-Standard-Dingern. Ich glaube, wir sollten das mal recherchieren. Possibly, maybe. Ja, worum Sagt es mir dann eigentlich nichts. geht, um Ich kann euch rechts? mal ein Foto von meiner Ausgabe vom Kapital schicken, wenn ich es finde. Abgegriffen, was? Rechts oder links? Godzilla Minus One oder Shin Godzilla? Darum geht es hier. Wir haben ja letzte Woche erst über Godzilla Minus One gehört, weil ja Maas sich das angeschaut hatte, den Film. Und hier unser Kulturmarxist ist ja der Meinung, dass also Shin Godzilla ein guter Film ist, weil, wie er meint, wird da kooperiert, um den Godzilla fertig zu machen. Und Godzilla Minus One ist ein schlechter Film, weil es ja Japan nach dem Krieg mit den Faschisten und Militarismus wird da glorifiziert, weil man irgendwie sagt, man muss sich aufopfern und dann quasi sich der Protagonist dann auch aufopfert und das ist ja ganz böse, weil ja, weil die Leute dann eigentlich nicht alle zusammenarbeiten, um den Godzilla kaputt zu machen und stattdessen nur die Militärtechnik so Was halt dargestellt wird, völliger als würde sie Quatsch irgendwas ist, bringen oder so. Was halt völliger Quatsch ist, weil es am Ende durchaus eine Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Anstrengung gibt, die sogar extra hervorgehoben wird mit einer eigenen Szene. Viel mehr möchte ich nicht spoilern, aber es ist falsch. Und auch was er über Militarismus sagt, also ja, da rufen sie Leute zusammen, um sich gegen Godzilla zu stellen. Es wird halt konstruiert so, dass sie sagen, die Amis helfen uns nicht, weil die haben Angst, die Sowjets zu verärgern. Das spielt halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit es keine Missverständnisse gibt, müssen das die Japaner selber erledigen. Und dafür kriegen sie zwei Schiffe irgendwie zu, ein Schiff zurück mit Waffen und die anderen Schiffe sind aber alle entwaffnet. Also es, und auch die Leute, die sich dann zusammentun, das sind alles Zivilisten. Die machen das zwar, weil sie sich alle aus der Armee kennen, aber es sind Zivilisten, die sich zusammentun, um Godzilla zu besiegen. Also eigentlich genau das, was er sich wünscht. Ja? Dass die Menschen, die die Fähigkeiten haben, die kommen zusammen, machen ein Kollektiv auf und sagen, ja, wir versenken dieses große Vieh irgendwo im Meer. Wolfgang M. Schmidt, der irgendwas falsch darstellt, damit es sein Narrativ bedient? Nein. Komisch, das, ne? Das kannst du mir nicht erzählen. Und, das stimmt doch bestimmt nicht. Und Shin Gojira von hier Hideaki Anno, dem Macher von Neon Genesis Evangelion, ist meiner Meinung nach eine bitterböse Satire auf die japanische Bürokratie. Also ich habe irgendwann angefangen, während des Films hysterisch zu lachen, jedes Mal, wenn ein Konferenzraum geschaltet wurde, weil das passiert so oft und dieser Film ist so zerhackt von Szenen in Konferenzräumen, wo Leute durcheinander reden und nichts auf die Reihe kriegen und es ewig dauert. Also, ja. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass er dazu auch irgendwie was sagt, aber das ist dann irgendwie so, ja, das wird hier so und so dargestellt, das ist ja wieder das Ding. Aber eigentlich ist es ja richtig, dieses, der gute Marxist, der sollte natürlich alles bürokratisch verarbeiten, weil der kann das ja auch, aber in dem Film wird es natürlich wieder so dargestellt, als würde das nicht gehen, aber es macht ja noch nichts, weil hinterher arbeiten ja die Leute dann zusammen, um Godzilla kaputt zu machen und von daher es ist ja dann wieder gute Ideologie und keine böse Ideologie. Ich kann beide Filme nur empfehlen. Also der eine ist ein bisschen psychedelischer, ein bisschen satirischer, das wäre der Shin Gojira und der andere Minus One, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ein schöner, einfacher, althergebrachter Unterhaltungsfilm. Aber wenigstens sympathisiert er mit den Niederlanden. Das ist mir zu gelb für Oranje. Star Wars, von einem Kulturmarxismus zum anderen. Star Wars The Acolyte is doing a different kind of fanservice and it rocks. 14%, 13%, wie sind die Ratings momentan bei Rotten Tomatoes? Naja. Wir haben hier einen uns bekannten Namen, zumindest Alyssa Mercante, eine der Hauptfiguren bei Kotaku inzwischen. Kotaku, der Abort des Spielejournalismus, der ab und zu sich auch um Filme und Serien kümmert, wie also in diesem Fall. Die Frau Mercante war eine von denen, die sich sehr hervorgetan hat im Kampf gegen Sweet Baby Inc. Detected, diesen Steam-Kurator, der darauf hinweist, dass welche Spiele von einer DEI-Consulting-Firma misshandelt worden sind, bevor sie rauskommen, damit der informierte Kunde sich dann den Kauf dieser Produkte sparen kann. Da war sie ganz vorne mit dabei beim Kampf gegen diese bösen, rassistischen, frauenfeindlichen, homophoben Gamer und Star Wars-Fans jetzt auch. Und sie sagt, endlich gibt es eine Serie für die unapologetically horny Fans, also die Leute, die bei Star Wars als erstes an die Befriedigung ihrer sexuellen Gelüste denken. Und sagen wir mal so, bisher habe ich bei Star Wars nicht wirklich an die Befriedigung meiner sexuellen Gelüste gedacht. Und habe auch, ich meine, klar, es gibt natürlich, und das Beispiel erwähnt sie auch, Leia, die Rückkehr der Jedi-Ritter in ihrem Sklaven-Bikini bei Jamma, und das wird natürlich auch genüsslich ausgeschlachtet, aber ja. Aber lass mich raten, das war ja schlecht, weil das war ja für die Männer dann wahrscheinlich. Genau, genau, und ich meine, was halt immer vergessen wird, ist, dass sie halt am Ende mit bloßer Hand halt einen der übelsten Bösewichte und genau den Typen, der ihr dieses Ding angezogen hat, mit einer Kette erwürgt, obwohl er deutlich größer und schwerer ist als sie. Ich habe eine schöne Erklärung dafür letztens auf Twitter gesehen, dass die Feministinnen haben Leia nie verziehen, weil sie einen von ihnen erwürgt hat. Kicher. Ja. Also, und hier haben wir jetzt, die letzte Folge war wohl, ich habe mir wieder die Disparo-Zusammenfassung angeguckt. Da steigt halt unser Bösewicht hier, der Mr. Sith Lord steigt halt nackt aus seinem Pool und unterhält sich da nackt mit dieser. Und die Kamera, also wenn das mit einer Frau wäre, wären alle Feministinnen auf den Barrikaden, weil sein Sixpack, seine Brustmuskeln, also es ist alles, dass sie uns nicht noch seinen Schlong zeigen. Und ja. Irgendwie, und jetzt endlich bedient Disney auch die weibliche Seite des Fandoms mit einem heißen, bösen Typen und Massen von sexueller Spannung. Ja, das ist Star Wars. Ne? Deswegen sind wir Star Wars-Filme gucken gegangen, wegen der Massen sexueller Spannung. Machen Sie das denn andersrum auch? Nee, ne? Nee, das wäre ja Mel Gaze. Ja, wir haben sowas vorher noch nie bei Star Wars gesehen und einigen Leuten brät das die Gehirne. Und auch wenn das halt diese Bösewichte in aufregt, dann ist trotzdem Acolyte die Serie, auf die wir alle gewartet haben. Alle 13%, die es gut fanden bei Rotten Tomatoes, haben darauf gewartet. Ja, und die haben ja ganz so tolle Lore und haben das ganz toll verwoben mit Star Wars und überhaupt. Und aber der Acolyte, der fühlt sich nicht an wie leerer Fanservice. Und ausgenommen natürlich die geile Scheiße. Horny shit. Ja, und es geht ja auch um das Shipping, das ist ja auch ganz wichtig. Früher gab es die Raylos, die unbedingt Kylo und Ray irgendwie zusammen sehen wollten. Und jetzt können wir shippen, das früher, ist halt dieser komische Typ zwei da. Und das war ja auch schon total überflüssig und bescheuert. The Show from 5 Minutes ago. Und die meint irgendwie, das wäre kein Fanservice. Also ich meine, das ist doch mittlerweile auch fast nur noch so, dass sie irgendwie ihre Szenen da haben mit ihren Lichtschwertern und diesen Scheißdreck, damit irgendwelche YouTuber oder Twitcher oder so, die sich das Zeug nur angucken und dabei irgendwie irgendwie sagen, na, dann irgendwie ihre Momente da wieder haben, dass sie irgendwelche shiny Objects auf dem Bildschirm haben, wo sie sich drüber freuen können. Es ist Star Wars, guck mal, ein Lichtschwert. Und dann erzählt sie halt diese Geschichte, wie er sich da entkleidet und vor ihr steht und sie sagt, ich bring dich um und er sagt, darf ich mich erst anziehen und so. Das ist, glaube ich, die erste Gelegenheit, bei der ein Mensch im Star Wars-Universum nackt gewesen ist. Also in einem Film oder in irgendeinem Media. Ja, das haben wir gebraucht, das hat Star Wars echt gefehlt. Also ich habe schon oft gesagt, mehr Titten, ja, würde Star Wars gut tun. Auf jeden Fall. Und er ist ja so sexy, der Typ. Und und ja, super. Und ich meine, stelle sich vor, Filmkritiker würden irgendwie in einen Film gehen und danach sagen, oh, ich fand die Alte so geil. Die Alte war so geil in der Hauptrolle. Ich habe mir gleich, also am liebsten hätte ich ihn gleich rausgeholt. Wahnsinn, 5 Sterne. Dann würde Filmkritik bald genauso aussehen wie Spielekritik. Nämlich niemand nimmt es mehr ernst. Alyssa McCante, ehemalige Sexworkerin, vielleicht sollte sie in dieses Gebiet zurückkehren, weil Kulturkritik ist es nicht, was du hier verfasst hast. Ja, und wir sind wieder bei einer Sache, die fast so eine Art Narrativ ist, denn hier haben wir schon den zweiten Artikel von dieser Woche, diesmal von Salon. Ich weiß nicht, wer da von wem abgeschrieben hat. Ich würde mal denken, wahrscheinlich Frau McCante von dem hier. Weil das ist nämlich quasi genau das Gleiche mit, guck mal, unser sogar selbe Foto da drin. Guck an. Guck mal, der Typ ist ja nicht heiß und er bringt irgendwelche Leute um und so, ne? Aber das ist hier so, ja, endlich mal was für die Frauen. Ein Typ, der irgendwelche Leute umbringt und dann aber nackt ist und ja, auch da wieder, ne? Also, ich meine, weil wir kriegen ja die ganze Zeit erzählt, dieses ganze Also irgendwelche Videospielecharaktere oder so, wenn die irgendwie Frauen nachempfunden sind und irgendwie zu wenig anhaben oder so. Das ist ja so ekelhaft und diese dreckigen Männer und was fällt denen überhaupt ein? Aber irgendwelche Geschichten über Leute, die Leute umbringen, da kannst du dann drüber sabbern oder was? Und das ist dann moralisch erhaben oder wie? Ja, ich finde auch diesen Powerful Sex Appeal of the Dark Side ein bisschen peinlich, weiß ich nicht. Also klar, ist das bekannt so, 50 Shades of Grey und so weiter. Aber Nee, wenn das sich ist dann schlimm. beschweren über Männer, die irgendwie gewalttätig sind oder sowas, ja, wenn es doch so sexy ist oder irgendwie klauen gehen oder Einbrüche machen oder so, ne? Irgendwelche Kriminellen, dass das ja so sexy wäre, ja, braucht sich nicht beschweren, wenn sie beklaut werden, so ungefähr, ne? Das ist ja eigentlich noch schlimmer. Es geht ja hier nicht nur darum, sondern die Ästhetik von der Dark Side ist ganz klar an Nazi-Deutschland angelehnt. Ach so, das ist ja noch besser. Wenn man das halt ein bisschen geil findet. Ich meine, gab es damals diesen großen Skandal, als der hier, der Formel-1-Funktionär Max Mosley, irgendwie angeblich sich von, der Sohn von Oswald Mosley, lustigerweise, sich von irgendwelchen, angeblich von Prostituierten in SS-Uniformen hat demütigen lassen, und solche Geschichten. Es gibt Leute mit solchen Fetischen, habe ich gelesen. Aber ich wusste nicht, dass halt die Bay Area Salon-Clique dazu gehört. Hätte ich jetzt, naja, wohl, ne? Vielleicht steht man auf das Verbotene oder so. Ja, dann ging noch so ein lustiger Clip rum von dieser Szene, wo er sich da entkleidet mit dieser Audio Description für Blinde. Das ist nämlich auch ganz schön wild irgendwie da Oh erzählt mein wurde. Gott. Ja, kann ich mir ungefähr vorstellen. Ich habe ein paar Mal hier die Audiodescription beim Ich Fußball fand einen anderen Tweet noch ganz lustig, so, wo jemand meinte, ja, irgendwie, wir haben uns das jetzt lange genug angeguckt, wie Frauen halt die ganzen Männer-Franchises hinrichten. Wir sollten den Spieß umdrehen und sagen, ihr verweigert mir das Recht, hier so Rosamunde Pilcher-Filme zu drehen und Romantikfilme. Das ist auch mein Recht. Und dann machst du einen Film über irgendwelche Zeitreisenden, die in der napoleonischen Zeit Aliens und angreifen und lauter Frauen mit großen Brüsten im Hintergrund und so. So, hier, wie war es hier? Dingens Expectations. Ach, ja, genau. Subverting Subverting Expectations. Expectations. Ja, das sollte man einfach rumdrehen. Ja. Und dann ist halt jeder Frauenkram ist halt jetzt nur noch irgendwie über Action mit Geballer und so. Vielleicht können wir einfach tauschen, weißt du? Dass wir das übernehmen dann. Ja, denn Star Wars größtes Problem sind seine Fans. Wir müssen dann irgendwo anders hingehen. Also, ich würde mich jetzt nicht mehr unbedingt als Fan von Star Wars bezeichnen. Aber ich war durchaus lange Zeit ein Fan der Originaltrilogie und des erweiterten Universums in Filmen und Comics. Und genauso Leute wie ich sind auch das Problem. Das habe ich eigentlich mitgebracht, weil sie halt hier wirklich das Unglaubliche tun. Und anfangen halt die Originaltrilogie anzugreifen. Sie sagen, im Endeffekt ist halt die nicht diverse, nicht LGBTQ-freundliche und so Originaltrilogie für die Erwartungen der Fans verantwortlich und damit ist sie halt schlecht. Ja. The bad actors spreading the misinformation and bla bla bla are clearly spinning controversy out of nothing and this manufactured outrage can be directly traced back to the demographics of the original trilogy. Ja? Nur weiße Leute. Und überhaupt sagen sie, damals gab es überhaupt nur so Filme. Protagonisten waren meistens oder waren eigentlich immer ultramaskuline Tough Guys. Während der Supporting Cast aus einheimischen Frauen bestand. Oder problematischen Stereotypen. Ja, so sehen die halt die 70er und 80er Jahre im Kino, weil die kennen sie nicht. Sie haben, ich meine, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, könnte halt sagen, nee, es gab jede Menge Filme. Und es gab nicht nur Rocky und Rambo und Taxi Driver, sondern es gab auch andere Dinge halt, in denen halt eben nicht ultramaskuline Tough Guys unterwegs waren und in denen auch Schwarze unterwegs waren. Und Ja. zu der Zeit gab es schon Filme, die sich speziell mit queeren Themen auseinandergesetzt haben. Nein, nein, nein. Das ist alles damals eine Soße gewesen. Alles Chuck Norris und dann. Ja. Problem ist the Fans. Das heißt, ja, das, was sie daran ja stört, ist, das, was sie daran ja stört, ist, dass es nicht erfolgreich genug war. Ne? Also, bei also. Wunder, oh Wunder, dass Sachen, die eher so diesen Massenappeal haben, dass das eher so die Sachen sind, die auch mit so diesen massentauglichen Heldengeschichten und Heterosexualität und sowas eher was machen, als jetzt mit irgendwelchen Nischensachen, die halt nicht so viele Leute betreffen, die es halt auch immer gibt und so. Aber das ist ja gerade das Problem. Sie meinen ja, dass diese Sachen, die so populär sind, einfach nur so populär halt sind und dass man alles andere da halt reinschuhorn kann und dass es dann genauso populär bleibt und einfach die Leute dann ihren Geschmack entsprechend anpassen, weil ihnen das ja quasi schon einprogrammiert ist, dass sie dann Hurra schreien, wenn irgendwo Star Wars draufsteht oder so. Ja, sie sagen auch zum Beispiel, dass Leia halt von Luke aus der Handlung gedrängt worden sei, weil sie sei ja auch eine Tochter von Vader gewesen. Aber die verstehen überhaupt nicht, wie man Filme anlegt und dass eine Hauptfigur gibt und auch Nebenfiguren und sowas. Und dass du dich halt entscheiden musst, wer deine Hauptfigur ist. Und dann wird natürlich gesagt, alle anderen sind hier bös rassistisch behandelt worden. Hier Rose Tico und wie der andere da hieß und was weiß ich. Die sind ja alle von den bösen Fans so misshandelt worden. Ja, ich meine, selbst wenn es ein bisschen Stereotyp erscheint. Die Tante aus Kenobi, überall sind nur Opfer. Ja, alle Minorities sind nur Opfer. Ich weiß nicht, Billy Dee Williams hat sich auch nie beschwert, oder? Ich glaube, der war ganz froh, den Film gemacht zu haben, oder? Jetzt mal so. Ich weiß nicht, von dem habe ich sowas noch nie gehört. Komisch. Ist das nicht ein Quatschartikel, sowas wie Gamers are over oder so? Ja, aber es ist interessant, dass das jetzt wieder so massiv kommt. Ich meine, im Endeffekt ist das jetzt wieder ein Push. Ne? Mit dem Acolyte hat man jetzt halt nicht, dass auch der Angriff Acolyte ist nicht erfolgt. Ne? Und jetzt möchte man, denke ich, halt verbrannten Boden machen und sagen, okay, jetzt gehört das alles nur noch uns. Und ihr müsst gehen, halt das Übliche. Und dann hinterher wird sich beschwert, warum die Scheiße kein Geld mehr einspielt und nach drei Episoden eingestellt wird. Was mir jetzt gerade noch einfällt zu dem Bösen irgendwie mit seinem Sexappeal, dass diese Serie ist ja produziert von der ehemaligen persönlichen Assistentin von Harvey Weinstein, ja. Du. Aber Harvey. Ja, das ist auch eine Einreichung von einem Zuschauer. Nämlich hier haben sich Studenten dem Thema Gewalt gegen Männern angenommen. Wobei es ja aber jetzt nicht um häusliche Gewalt geht, sondern um Gewalt generell. Und da ist ihnen aufgefallen, dass ja Männer überwältigend oft Opfer von Gewalt sind. Und sie sagen, das ist ein Tabuthema. Und der lustigste oder erschreckendste Satz aus diesem ganzen Ding war, wo war das hier? Hilfsangebot ist schlecht. Ja, sie hatten halt irgendwie geschrieben, dass sie überrascht waren. War es hier dieses hier? Wir haben anfangs in verschiedene Richtungen recherchiert und waren wirklich erstaunt darüber, wie wenige Angebote es für männliche Gewaltbetroffene gibt. Sowohl die Informationslage als auch die Hilfeinfrastruktur sind in diesem Bereich sehr schlecht. Gerade weil Gewalt gegen Männer, genau das hier war es, gerade weil Gewalt gegen Männer so ein blinder Fleck ist, trauen sich viele Männer nicht, sich Hilfe zu holen. Also 60% oder 76% bei Raubdelikten ist ein blinder Fleck. 60% der Gewalt, die passiert, ist ein blinder Fleck, laut den Leuten, die sich hier damit beschäftigt haben. Gerade weil Gewalt gegen Männer so ein blinder Fleck ist. Also das sagt ja echt alles darüber aus, was wir hier bisher irgendwie machen. 60% von dem, was passiert, ist ein sogenannter blinder Fleck in Deutschland. Ja. Ja, da haben sie halt mit dem Weißen Ring zusammen, also ich glaube, das waren irgendwie Designstudenten oder so, und die haben dann hier irgendwie halt so eine Plakatkampagne da irgendwie in Bremerhaven, aber auch nur. Ja, nicht Ja, nicht zu weit, aber in Bremerhaven haben sie das irgendwie gemacht, um dafür das Bewusstsein zu stärken. Und eine Webseite haben sie, glaube ich, auch gemacht, die sie auch weiter betreuen wollen, obwohl das Projekt vorbei ist. Haben sie irgendwie gesagt. Ja, ist in Ordnung, wenn man da mal ein bisschen Bewusstsein schafft. Das kann man ruhig mal machen. Und einen Instagram-Kanal haben sie auch gemacht. Ja, es ist ja soweit so schön, aber ich fand gerade diese Aussage so krass. Das ist ein blinder Fleck. Ja, blinder Fleck sehe ich so, dass das blinder Fleck ist, dass das Männer sind. Ich meine, man muss ja auch nicht alles aus geschlechtsspezifischer Sicht beurteilen oder so, aber man kann das auch mal wahrnehmen. So ist ja nicht, ne? Ja, scheinbar können die Leute das nicht wahrnehmen, deswegen ist ja ein Ja, blinder genau. Fleck. Richtig. Und dann sagen, sind sie noch überrascht auch darüber gewesen, dass viele Männer dann meinen, so, nee, die Sachen, die muss man halt aushalten. Also die sehen sich dann da irgendwie nicht als Opfer, sondern sagen sich halt so, ja, das, wenn ich da mal irgendwie einen auf die Mütze kriege oder so, das muss man dann halt aushalten. Und das ist ja auch schon, das sehen wir ja in so vielen Bereichen. Das ist ja in diesem sogenannten Hate Speech-Bereich ist es ja auch so, dass da die Männer die krasseren Sachen abkriegen und im Endeffekt aber die sich viel geringer als Opfer sehen. Und das ist ja der einzige Grund, warum sie sich dann hinterher hinstellen und sagen, ja, Frauen am meisten betroffen, weil die sehen sich ja alle als Opfer. Und die Männer halt eben nicht. Oder viel weniger. Ja, könnte man vielleicht von einer Dunkelziffer noch ausgehen, wenn da viele eben sich ja, schämen und gar nicht erst anzeigen oder so. Werden womöglich überfallen und gehen gar nicht zur Polizei. Also bei den Zahlen, die sie da hatten, ging es aber um die Fälle, von denen man weiß. Ja, außer PKS, ne? Ja, aber nun zu den ganz wichtigen Dingen, nämlich dem Schutz von Schwangeren vor Belästigung an Das sind aber Beratungsstellen. überall vermeldet noch, ne? Also, ich habe es in den Nachrichten jeweils gesehen. Ja, es ist ja auch ein sogenanntes Narrativ, was aus dem Ausland importiert wurde und dann hier einfach eins zu eins angewendet würde und man einfach sagt, dass es so ist. Ja, und Na, das ist jetzt hier das abstimmen. Ergebnis der namentlichen Abstimmung. Also eine knappe Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. Und ein Drittel der Leute, oder ein Viertel ist das ja viel mehr, hat irgendwie gar nichts abgegeben, weil hier gab es null Enthaltungen, aber 183 Leute konnten sich nicht dazu durchringen, ihre Stimmkarte da einzuwerfen. Ja. Ja, und die von der CDU hat im Endeffekt gesagt, es gibt keine Beweise dafür, dass es überhaupt dieses Problem überhaupt gibt. Und die Das ist sehr anderen spitze. haben sich darüber aufgeregt und gemeint, das wäre nicht so und das wäre überall und das könnte doch, es wäre auch selbst, es ist auch unmöglich und die armen Leute, die abtreiben wollen, es kann doch nicht sein, dass denen irgendjemand dann irgendwie sagt, oh, lass das mit dir mal bleiben, denk doch mal an das Kind oder irgendwie so, oder das ist von Gott irgendwie dir gegeben oder irgendwas. Na, das sind ja schlimme Belästigungen und ja, die haben natürlich alle irgendwelche Horror-Stories gehabt, wo aber kein Mensch von weiß, ob die überhaupt Horror-Stories aus Deutschland sind, komplett frei erfundene Horror-Stories. Wie haben Sie das denn geregelt? Jetzt also eine Art Einschränkung von Demonstrationsverbot Ja, eine oder? Bannmeile. Soll eine Bannmeile Aha. geben. Okay. 100 Meter oder so habe ich gelesen, glaube ich. Ja, und Naja, außerdem also. kann es auch gut sein, der eine von der CDU hat auch gemeint, das könnte auch gut sein, dass es sowieso gar keinen Bestand hat, weil nach seiner Einschätzung ist das auch wieder so ein Thema, was die Bundesrepublik gar nicht zu entscheiden hat, sondern bei Demonstrationen ist das Versammlungsrecht, das ist halt Ländersache eigentlich. Und Ja, lustige Kompetenzüberschreitung wieder. Aber wir beschließen das erstmal. ja. Ja, aber es ist halt mal wieder ein Punkt, wo man halt, also aus meiner Sicht ist das sowieso so, dass man braucht halt mindestens alle paar Monate, braucht man halt wieder, die Welt geht unter für die Frauen, oh mein Gott, und weht uns weiter, weil der Feminismus ist noch lange nicht fertig, es gibt tausend Ungerechtigkeiten und Ja, es muss weiter so laufen. Es muss noch mehr und da müssen noch mehr die Gürtel oder so enger angezogen werden. Es muss noch strenger sein, damit das auch wirklich der Letzte merkt, was das für ein Blödsinn ist. Wie überflüssig das ist. weiß nicht, ob diese, glaube ich nicht, dass dieser Zusammenhang besteht, dass das Weil wenn die Leute das merken würden, dass das Blödsinn ist, hätten die ja schon lange gemerkt, weil ich sag mal so, spätestens nach der Mehrwertsteuer für Frauenhygiene, wer sich noch dran Ja, das erinnert. war auch so ein Punkt, genau. Ja, das war ja auch sowas, was unwirklich, oh Gott, war das eine Das ist Ungerechtigkeit, ultra eine wichtig. himmelschreiende Ungerechtigkeit, Ja. verabschiedet bei der Tagesordnung, ja, vergessen. Was war, ja, egal. Genau, erreicht, abgehakt, den Meilenstein. Ja, und aber ich würde auch, obwohl ich jetzt gerade quasi zweimal die CDU so halb gelobt habe, muss ich auch noch darauf hinweisen, dass die eine Dame auch gemeint hat, ja, was wollt ihr überhaupt? Wir machen doch die ganzen guten Sachen. Wir haben ja auch Nein heißt Nein-Gesetz verabschiedet. Ja, das hätte auch reichen Also können, ja. werft uns doch nicht vor, dass wir irgendwie hier nichts für die Frauen machen oder so. Wo ich mir auch wieder denke, ja, da seid ihr auch einfach mitgewandert, ohne jeden Sinn und Verstand. Ja, aber das klingt so ein bisschen, als wenn sie gedacht hätte, irgendwann wäre mal genug. Aber diese Leute kriegen nie genug. Ja, der Krieg muss immer weitergehen. So ist es in dem Fall auf jeden Fall. Und das hatte uns ja auch ein Zuschauer geschickt. Eine ganz lustige Sache. Ich glaube, das ist hier der, wenn ich mich Kasper. nicht irre, der Kasper, genau. Und die hatten ja diese Unwoke German Twitter-Geschichte, jetzt Unwoke German X, mit den Gendersternen bei Twitter, die ja noch geblieben sind, nachdem Elon Musk da war. Und ich habe jetzt auch keine mehr gesehen, also weiß ich nicht, dass sie das jetzt neu gemacht haben, aber ich habe probiert, nochmal welche zu finden, habe jetzt keine gesehen auf die Schnelle. Und auf jeden Fall hat hier Elon Musk ausgerechnet dem, na, wie heißt das, Dil Gray hier, das ist doch der als Anti-Gamergate war und dann sich entschuldigt hat und früher bei den Linken irgendwie Quatsch gemacht hat, jetzt bei den Rechten hier der ehemals Chong, so heißt er. Und ausgerechnet dem hat er sich da irgendwie gemeldet und hat gesagt, ist das, was wir ändern müssen. Und dann gab es alle möglichen Leute, der Diringer sagt ja, Ali Ulklu ja, also richtige Leute, die man kennt, sagen ja. Witzig. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die irgendwie nur von früh bis spät nur Tesla-Kram irgendwie raushauen und irgendwie ein Abo haben von Elon Musk. Und die reden irgendwelchen zusammenhanglosen Kram. Hier ist von Vogue Culture die Rede. Also Vogue wie die Zeitschrift. Vogue, ja. Ja, und noch so eine andere. Sabrina hier, Nummer 44, irgendwas, wenn man sowas sieht. Und die hat auch Elon Musk abonniert. Und die sagt, nö, kann ja jeder schreiben, wie er will. Twitter schreibt ja gar nichts vor, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja um die Gendersterne in der Twitter-Oberfläche. Ach so. Und hier noch so eine. Wusste ich gar nicht. Ja, also ich finde die Plattform momentan nämlich ganz gut. Also finde ich eigentlich einerseits nett, dass er mal fragt, ob alles in Ordnung ist so. Und momentan läuft es eigentlich ganz gut. Ja, ich Ja, habe und also das waren angemerkt, jedenfalls die uns Leute, die geschieht ihn hier hier ganz auf. gut. Er schreibt, er zwingt das X-System die Leute dazu, bestimmte Sprache zu benutzen. Und darum ging es ja gar nicht. Es ging ja um die Sterne in der Oberfläche. Und diese komischen Personen sagen dann jetzt hier, nö, alles bestens. Jeder kann schreiben, wie er will. Und dann sagt Elon Musk, okay. Er hat sich wohl nur bei denen irgendwie gemeldet, obwohl alle möglichen anderen Leute halt irgendwie. Und die Folge hat ja irgendwie Elon Musk Interviews in ihrer Bio stehen. Okay. Ja. Also, dass die Leute den Musk abonniert haben, finde ich ja gar nicht mal so ungewöhnlich, weil ich meine, der hat ja eventuell dann auch irgendwelche Tweets, die er dann nur für Abonnenten da irgendwie hat oder so. Weil sich hier der Kaspar gefragt hat, warum man dem reichsten Mann der Welt irgendwie ein Abo gibt. Aber es geht ja bestimmt nicht nur ums Geld. Aber dass diese Accounts irgendwie zwielichtig sind und dass das dann die einzigen sind, die irgendwie sagen, nö, nö, alles bestens, alles gut, ist schon irgendwie merkwürdig. Das ist wohl wahr, ja. Reise Männer, Hetze bei der EM und UK. Ich finde jetzt eine Wochenzusammenfassung oder so von der Taz. So ein bisschen, genau. Der Autor blickt auf die Woche zurück und sieht greise, alte Männer, zerstrittene KollegInnen, Hetze bei der EM, aber auch einen britischen Silberstreif. Er ist also dafür, dass Biden aufhört, nach dem Donald-Trump-Streitgespräch, das sagt er so in den ersten zwei Absätzen, beim Thema Migration einfach in das grassierende Abschottungsgerede einzustimmen, ist fatal. Liberale können keine Mauern bauen, sonst sind sie keine Liberalen mehr. Finde ich sehr lustig, den Satz. Weil ich meine, wie sollen Liberale sich gegen Totalitäre verteidigen, wenn er keine Mauern bauen darf, weil er ja liberal ist? Ich meine, das ist eine Einladung zum politischen Suizid, wenn der Liberale keine Mauern bauen darf. Und das ist auch genau das, was die Linken von den Liberalen möchten. Sie möchten sich mit ihren eigenen Definitionswaffen schlagen und sagen, nee, ihr dürft es gar nicht, weil ihr seid ja liberal. Einfach ganz offen. Einfach ganz offen für offene Grenzen werben können sie realpolitisch aber auch nicht. Carola Rakete und die Linken kamen damit auf 2,7%. Zwischen diesen Polen wird es kompliziert. Wer da nicht ins Stottern gerät oder wie Katrin Göring-Eckardt missverständlich über weiße und nicht weiße Fußballer twittert, muss topfit sein und möglichst charmant wie Robert Habeck um den heißen Brei herumreden können. Der einzig wirklich schöne Moment der Ampel, also das legendäre Gruppenselfie, ist schon lange her. Das ist für den Autor das Gruppenselfie. Ja, als endlich alle Parteien zu einer Einheitspartei vereint waren, war alles schön. Nach der goldenen Regel hätten sie damals gleich wieder aufhören sollen. Aber das sagt sich halt so leicht, wer auf die Mächtigen schimpft, die von der Macht nicht lassen können, soll sich an die eigene, vielleicht gerade leicht verkokste Nase fassen. Ich weiß nicht, was ihr da in Berlin macht, Lutz Wallraff von der Taz, aber glaubst du, das ist die Realität in Deutschland? Macht ist auch nur eine Droge. Und wer will schon nach dem dritten Bier nach Hause gehen, wenn es gerade lustig wird, oder nach der Pizza auf das leckere Tiramisu verzichten? Den Fernseher ausschalten, obwohl die Staffel noch nicht ganz zu Ende ist? Ich nicht. Toller Vergleich, Lukas. Toller Vergleich. Weil Macht ja auch die gleichen, also Machtsucht hat die gleichen Auswirkungen, ne? Wie wenn du deinen Tiramisu noch isst. Manchmal ist Durchhalten besser als Aufhören und wird belohnt. Zum Beispiel mit der Einigung der Ampeltroika auf den neuen Haushalt. Ah ja, der neue Haushalt, der uns wieder alles verschlechtern wird und für die halt noch ein Jahr die Macht bedeutet. Wunderbar, danke Lukas. Du bist ja echt auf der Seite deiner Leser auch. Biden hat nur an sich gedacht und seiner prädestinierten Nachfolgerin Kamala Harris gleich am Anfang den unangenehmsten, weil unlösbaren Auftrag gegeben, ja genau, die Migration zu regeln. Damit konnte sie nur scheitern. Ich bin trotzdem fest entschlossen, den Optimismus niemals aufzugeben und darauf zu setzen, dass Harris oder eine andere aus dem Hut gezauberte Person den größten Moment noch vor sich hat. Also einen Wahlsieg und die Verhinderung der Trump-Rückkehr ins Weiße Haus. Was seit Montag mit dem Freibrief des Supreme Court für kriminelle Handlung von US-Präsidenten noch wichtiger geworden ist. Die schöne Ablenkung EM funktioniert nur noch eingeschränkt. Leider hat das Team, auf das ich gesetzt hatte, Österreich schon aufgehört und der Türkei die Bühne überlassen. Doppeltorschütze Demiral nutzte sie auch noch für einen doppelt depperten Wolfsgruß und Präsident Erdogan für einen Besuch im Olympiastadion. Der Fußball als Pille gegen Rassismus wirkt zwar immer noch bei vielen divers aufgestellten Teams, aber leider nicht ganz so länderübergreifend, wie wir es auf dem Wochentaz-Titel zum EM-Start hofften. Der Fußball als Pille gegen den Rassismus. Hier, friss und halt die Klappe. Ich könnte jetzt zum Trost noch lange vom klaren Labour-Wahlsieg in Großbritannien schwärmen und über den Beweis jubeln, dass der Trend keineswegs automatisch überall nach rechts geht und dass ein Erdrutsch ja auch sehr erfreulich sein kann. Aber wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Durchhalteparolen aus dem Bunker sind das. Aus dem Bunker, der Berlin heißt. Und wo alle Angst haben, dass sie, falls sich diese Regierung ändert, ihre goldenen Tröge nicht mehr gefüllt bekommen. Ja. Die BPB hat ja das Gegenteil gesagt, dass der Fußball eben den Nationalismus fördern würde und nicht so das Gegenteil. Immer so, wie es der Woke gerade braucht. Ja. Kommen wir mal zu den wichtigen Problemen dieser Welt. In Südkorea, am höchsten Berg, das ist wohl ein Nationalpark, da essen die Leute in der Mittagspause, zur Mittagszeit gerne ihre Ramen-Nudeln. Und die essen so viele davon, dass mittlerweile das Ökosystem da bedroht ist. Ja. Witzig in der Watz-Artikel. Und zwar ist es ja so, dass hier ist immer heißes Wasser draufkippen auf ihre Nudeln. Und dann kippen sie dieses versiegte Wasser einfach da in die Gegend, sozusagen, wenn das dann, wenn sie fertig sind mit Nudeln essen. Und das sind so 150 Liter am Tag oder so. Ich glaube, so zwischen 100 und 120 waren es in Wirklichkeit. Und damit haben sie eben eine Verunreinigung geschaffen, die jetzt angeblich das Ökosystem belastet. Angeblich ist zu viel Eisen drin. Zu viel Eisen war drin, richtig. Das war genau das. Viel mit Gatorade oder was? Sind alle Elektrolyte drin, kann man auch Pflanzen mitgießen. Ja, aber ich meine, warum ist das eine Nachricht? Warum stellen die da nicht einen Sammelbehälter hin? Das ist ja nur eine Trivia. Ja, das ist sowas in der Art haben sie auch gemacht. Also sie geben jetzt erstmal nur noch halb so viel Wasser pro Person für die Nudeln. Denke ich mal, hat schon viel geholfen. Ne? Und dann haben sie da, glaube ich, auch so ein kleines System geschaffen, dass man da, dass das sauber gehalten wird, etwas besser. Ist keine Nachricht wert eigentlich. Habe ich auch so gedacht, das könnte eine Schlussnachricht sein. Und wer weiß, was noch kommt für komische Schlussnachrichten. Der MB schlägt vor, den Titel in der Rahmen des Ökosystems wird gesprengt. Das besser Titel ist, das stimmt. Amen, wird gesprengt, ja. Ja, das ist wie mit der Rahmenhandlung. Die Hitzeengel der Berliner Stadt, das ist auch sowas, was ich eigentlich fürs Ende hatte, weil ich lese ihn einfach vor. Brennende Sonne und aufgeheizter Asphalt. Dann wieder Unwetter und Starkregen. Auch Obdachlose leiden unter den tropischen Temperaturen. Es drohen Sonnenstiche, Verbrennungen, Kollaps. BZ begleitete zwei Helferinnen für Wohnungslose auf ihrer Tour durch Berlin. Ich weiß nicht, habt ihr den im Schrank gehabt, den Artikel? Und musstet den vom letzten Jahr noch verwerten oder so? Weil ich habe jetzt nachgeguckt, okay, es war an einem Tag 30 Grad letzte Woche in Berlin, aber der Rest der Zeit war das ein genauso beschissener Juli-Anfang wie für alle anderen. Ach, den haben sie schon seit 4 Wochen auf Lager und es ist aber einfach nicht schlecht, kein besseres Wetter gekommen, so ungefähr. Der Hochsommer und die Extremhitze setzen derzeit Obdachlosen in der Hauptstadt besonders zu. Sie haben extra Kältebus, wo dann die Leute sich abkühlen können. Sie reichen Flaschen mit Sonnencreme, Wasserpacks und Suppe nach draußen. Und auch, sie haben aber dann O-Töne. Die Hitze ist für mich schlimmer als die Kälte im Winter, sagt Thomas. Oh Mann. Der meine Tube Sonnencreme bittet. In eine Notunterkunft will er nicht, aber ich schlafe jetzt am See, damit ich mich abkühlen kann. Ja, also im Endeffekt sind die halt so viel an der frischen Luft, die Leute, und vergessen oder wissen nicht oder weiß auch immer sich, weswegen sie nicht darauf achten, im Schatten zu sitzen. Und brauchen dabei Hilfe. Ja. Ich meine, ich finde es gut, wenn Obdachlosen geholfen werden und all das, aber hier so ein Reißartikel zu machen mit Hochsommer und Hitzepanik und die Leute fallen um und was weiß ich, passt irgendwie nicht zu meinem jetzigen Erfahren. Ja, die BZ. Und ich denke, den Klimawandel verlinkt und so. Oh, Berlin Flattening Quest. Oh, das Spiel. Ja, ich habe es gespielt, habe ich es noch nicht. Ich habe das auch zugeschickt bekommen von einem Zuschauer, von einem Neo Fight. Können wir gerne mal spielen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Also Berlin Flat Quest. Es geht darum, in Berlin eine Wohnung zu kriegen. Wird vielleicht nicht einfach. Musik hast du ausgemacht? Ja, habe ich ausgemacht. Willkommen in Berlin Flat Quest. Ist das erste Spiel, das dich auf die Wohnungssuche in Berlin vorbereitet. Naja, der Autor, der das geschrieben hat, der hat wohl auch eigene Erfahrungen entsprechend gemacht. Du befindest dich in der Rolle eines Neulings in der Hauptstadt. Noch bist du voller Elan. Dein Ziel ist es, eine Wohnung zu finden, bevor deine Ersparnisse aufgebraucht sind. Viel Glück. Die Mieten haben sich seit 2011 fast verdoppelt. Und Berlin fehlen 90.000 Wohnungen. Schaffst du es, eine Wohnung zu finden, bevor du pleite bist? Viel Glück. Genau das. Ja, Student, oder? Dechi-Mädchen? David Bowie. Okay. Der hat übrigens genug Kohle, war. Kreativtalent. Brexit-Flüchtling. Okay. Brexit-Flüchtling vor allem. Bayer? Katari-Prinz? Bald verfügbar. Okay. Ist kein Musikbereich? Ich bin dafür, dass wir Techie werden. Wollte sie nicht. Ja, meinetwegen. Na, was los, Freelancer. Techies sind Freelancer. Ja, ich sehe schon, woher es kommt. Ausländischer Name. Gut, keine Schufa, ja, genau. Keine Kenntnisse oder Kontakte. Du kennst Cell in Berlin, komm, okay. Nur eins Blog für Neulinge. Ja, da ist das hier gehostet. Also, das ist die Werbung. Ja. So, Settle in Berlin, ja, okay. Also bisher haben wir sehr geringe Chancen, wenn ihr unten auf den Balken guckt. Ja, okay. Nehmen wir gerade das an. Vollzeit. Achso. Grafik gefällt mir. Deutscher Name, schon besser, okay. Gute Schufa dann natürlich. Ey, klick bitte mal alles auf Best. Klick mal deutscher Name. Das sowieso. Ja, genau. Weil du ja als Deutscher der Vollzeit arbeitest. Einfach aus dem Grund kannst du eine Wohnung aus Luft erschaffen. Ja, das ist so lächerlich. Ich meine, in Berlin gibt es einfach keine Wohnung. Dann nimm doch mal den deutschen Namen raus. Und vielleicht zurück auf Freelance oder so noch. Level auswählen. Charlottenburg. Ja klar, Charlottenburg. Na klar. Nimm nur die besten Sachen. E-Design. Ja, klar, sicher. Ist auch ein hohes Budget, der Wettbewerb ist hoch. Wenig Budget. Ey, guck mal, ist das Hotel, in dem wir gewohnt haben in Lichtenberg? Könnte sein, dass das eins von den gepixelten Gebäuden da hinten ist. Oh, bitte. Auch teuer. Ja, teuer. Neukölln. Prenzlauer Berg, auch teuer. Jo. Das ist auch geil, Klischee, ne? Prenzlauer Berg ist am schwersten. Weil das so toll ist, ne? Schöneberg ist auch schwer. Warum schreiben Sie oben Level auswählen mit Ä, aber Schöneberg als Schoneberg? Trottel. Nach Wedding oder nach Schöneberg? Ja. Charlottenburg. Friedrichshain, ja, schon eher unsere Liga. Es ist an der Zeit, potenzielle Vermieter und Mitbewohner zu schreiben. Sende genügend Bewerbung, bevor es zu spät ist. Melde dich auf alle Plattformen an, um deine Chancen zu erhöhen. Okay. Was soll mir das jetzt sagen? Achso. E-Mails schreiben, ja gut. Jetzt soll man E-Mails schreiben an alle, wahrscheinlich. Macht das schon. Das ist Space Invaders, die grünen Sachen treffen oder die richtigen, aber die roten Sachen nicht treffen. Mit WLAN-Zeichen schießen, ja. Nicht schlecht. Den nicht. Scam. Noch mehr Scam. Oh, da kommt nicht mehr viel. Berliner Stimmen für die Enteignung von Großvermietern. Eine Mehrheit will, dass die Stadtverwaltung in einem umstrittenen Referendum die Großgrundbesitzer enteignet. Niemand weiß, ob das sinnvoll ist oder ob es funktioniert. Ja, super Idee, genau so ist es. Noch 50 E-Mails. Christoph wird Langeboot. Obwohl deine Chancen immer schlechter werden. Ne? Das liegt dann wahrscheinlich am Budget, dass irgendwie langsam immer weniger wird. Monet. Oh. Ja. Du hast gleich verloren. Ist einfach obdachlos anschließend wahrscheinlich, ne? Globale Pandemie. Ein globaler Lockdown führt zu weniger WG-Zimmer. Keiner zieht mehr aus. Gib dir mehr Mühe. Okay. Ist auch schon gelb. Schaffst du es? Schaffst du es? Noch ein bisschen. Erfolg! Nach nur 548 Bewerbungen wirst du endlich zu einer Besichtigung eingeladen. Du wusstest, dass das niedliche Gift von deinem Hund noch für etwas gut sein würde. Das ist wohl mitgeschickt angeblich. Du kommst zu spät zur Besichtigung. Du bist nicht alleine. 73 weitere Bewerber warten vor dir in der Schlange. Wartest du oder stellst du dich aktiv an? Aktiv anstellen, so heißt das. Gut gemacht, du gibst vor, in dem Gebäude zu leben und läufst an der Schlange vorbei, gerade noch rechtzeitig. Du bist die letzte Person, die reingelassen wird. Also kriegt man aber keine Wohnung. Der Besichtigungstermin in der Wohnungsanzeige war mit Offenheit geworben. Du hast dich für eine FKK-WG beworben. Der Hauptmieter fragt, ob er dir die Jacke und deine Hose abnehmen darf. Viel Erfolg. Wie lange kannst du auf die Genitalien deiner Mitbewohner schauen, bevor es als unhöflich gilt? 7,5 Sekunden, 4 Minuten, bis sie anfangen, das Geschirr abzuwaschen. Ja, eindeutig, bis sie anfangen, das Geschirr abzuwaschen. Wahrscheinlich. Welche Schamhaarfrisur ist zum Pizzabacken angemessen? Brasilianisch, Briefstempel oder Busch? Briefstempel, keine Ahnung. Benenne deinen Lieblings-FKK-Bereich in Berlin. Die Stelle am Teufelsee, die Stelle im Tiergarten, die Stelle in der Hasenheide. Ich bin für Tiergarten. Da, wo der Tatze hier rumhängt. Genau, Mitte. Oh oh, die Hasenheide war nicht richtig. Ach so. Auch nicht. Es muss der Tiergarten sein, oder was an der krummen Lanke. Okay. Ja, das kriegst du die Wohnung nicht. Was ist davon in WGs auf jeden Fall verboten? Kochzange, Sekundenkleber, Stricknadeln. Sekundenkleber. Ist das Humor? Okay. Ist das genau. What counts? Das ist, glaube ich, Marketing. Zwei Drittel deiner Ersparnisse weg. Übrig, okay, das war unterirdisch. Du verbringst weitere 6 Wochen mit der Wohnungssuche, bevor du nochmal eingeladen wirst. Ja. Dein Bestes. Die Wohnung ist super und du kannst dein Glück kaum fassen. Unwahrscheinlich, dass du mit deinem Profil deinen Vermieter überzeugen kannst. Gib dein Bestes. Okay, jetzt nochmal. Also die Miete ist 1700 für 30 Quadratmeter. Du verdienst mindestens das Vierfache. Oder verdiene das Doppelte, ich verdiene das Dreifache, ich verdiene das Siebenfache. Das Doppelte mal, oder? Siebenfache. Wähle die unverschämteste Klausel des Mietvertrags. Mögliche Verschuldungen könnten an deine Kinder weitergegeben werden. Die Miete erhöht sich um 5% pro Jahr. Mindestens 2 Monate pro Jahr kein Warmwasser. Keine Ahnung, ist alles unverschämt. Wir haben deine Schufa-Auskunft, deinen Gehaltsnachweis, deine Versicherungsnachweise. Wir brauchen jetzt nur noch meine Leber, meine Altersvorsorgepläne, einen kompletten Gehaltscheck. Gesundheitscheck, ja, den Gesundheitscheck wahrscheinlich. Mal was davon an. Grün. Okay. Wir erlauben hier keine WGs. Verstanden? Verstehe, wir nennen es eher Kommune. Kein Problem, ich habe nur ab und zu Freunde zu Besuch. Verstanden, ich habe nur eine große Familie. Ja, muss immer ja sagen, ne? Egal was kommt. Oh oh. Ausfallverfahren bestanden. Du wirst am nächsten Tag angerufen. Nach sorgfältiger Überlegung wurde deine Bewerbung ausgewählt. Nachdem du die Kaution überwiesen hast, sieht dein Konto traurig aus. Naja, passiert. Jetzt hast du wenigstens die Schlüssel in der Hand. Tatsächlich eine Wohnung bekommen. Das ist ja auch echt, das ist nicht so realistisch. Hasestraße 2 in Friedrichshain. Du findest Schimmel im Bad. Du sparst dir das Streichen. Du wolltest schon immer ein grünes Badezimmer. Hahaha. Fordere jetzt jemanden heraus, um ein Bonuslevel zu entdecken. Also, deswegen kannst du noch Leute einladen über Facebook und so. Ja. Das reicht dann aber auch mit Propaganda sozusagen. Wir haben gewonnen. Hurra! Endlich mal scheinbar was gewonnen. Eine Wohnung. Ja, tatsächlich. Man gewinnt bestimmt am ersten Mal und dann nie wieder oder so. Ich habe 10 Minuten meines Lebens verloren. Das war ja, nicht unterhaltsam. Und sonst, mir gefällt das Hintergrundbild. Ich wollte gerade sagen, die Hintergrundgrafik ist schön, aber der Rest über das Spiel sagen kann. Und sicher möchte ich nicht in Berlin leben. Ja, was lernen wir daraus? Nichts, ne? Halt dich einfach fern von dem Moloch. Ja, Berlin. Das ist Berlin, wa? Was Fachleute nicht zu sagen wagen. Die Grünen sind schlecht. Nein, darum geht es hier nicht. Spektrum der Wissenschaft. Die Wissenschaft soll die Welt beschreiben, wie sie ist, aber manche Theorien und Ergebnisse sind so unerwünscht, dass selbst Psychologieprofessorinnen und Professoren, das sind ja so kurze Worte, deswegen kann man es direkt doppeln, lieber darüber schweigen. Ja, also im Endeffekt haben sie hier so eine Umfrage sich genommen von Clark CJ et al. Taboos and Self-Censorship among US Universities und haben hier die Leute gebeten, also Professoren gebeten, verschiedene Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt einzuschätzen und dann nochmal zu sagen, ob sie bei dieser Aussage sich selber zensieren würden, also da lieber nicht mit rausgehen. Und das sind dann zum Beispiel die Neigung zu sexualisierter Gewalt ist wahrscheinlich entstanden, weil sie Männern evolutionäre Vorteile brachte. 53% sagen wahr und 50% sagen, aber rede ich lieber nicht drüber. Eine Transgender-Identität ist manchmal das Ergebnis sozialer Einflüsse. 54% sagen wahr, 47% sagen, rede ich nicht drüber. Don't talk. Rassistische Vorurteile sind nicht die wichtigsten Gründe für höhere Kriminalitätsraten unter Schwarzen verglichen mit weißen US-Amerikanern. 47% sagen, das stimmt, und 44% sagen, da rede ich nicht drüber. Für die Mehrheit der Menschen gilt, dass das biologische Geschlecht binär ist. 66% sagen, das stimmt, und 43% sagen, da rede ich aber nicht drüber. Die Wissenschaft diskriminiert Schwarze zum Beispiel bei Bewerbung, Beförderung, Forschungsgeldern und Einladungen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen. 59% sagen, das ist so, und 42% sagen, da rede ich aber nicht drüber. Genetische Unterschiede erklären einen bedeutsamen Anteil, 10% oder mehr, der Intelligenzunterschiede zwischen ethnischen Gruppen. 29% sagen, das ist so, und 40% sagen, da rede ich nicht drüber. Sexistische Vorurteile sind nicht die wichtigsten Gründe dafür, dass Frauen in den MINT-Fächern unterrepräsentiert sind. Oh, oh. 54% sagen, so ist es, und 38% sagen, sie reden nicht drüber. Die Sozialwissenschaften in den USA diskriminieren Konservative, zum Beispiel bei Bewerbung, Beförderung, Forschungsentgeltern und Einladungen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen. 52% sehen das als korrekt an und 35% sagen, dass sie da nicht drüber reden. Männer und Frauen unterscheiden sich evolutionsbedingt in ihren psychischen Eigenschaften. 66% sagen, so ist das. Und 34%, das überrascht mich ehrlich gesagt, dass es doch noch so wenig sind, die sagen, dass sie da lieber nicht drüber reden. Demografische Vielfalt am Arbeitsplatz führt oft zu einer schlechteren Leistung. 21% sagen, so ist das, und 26% reden nicht drüber. Ja, dann gibt es hier noch interessante weitere Anmerkungen dazu, zum Beispiel zu keiner der 10 Thesen existierte ein Konsens. Manche wurden sogar von den einen für 100% als wahr, von den anderen zu 100% als unwahr beurteilt. Auch zur Frage nach Selbstzensur antworteten die Befragten sehr unterschiedlich. Ein Teil hatte nach eigenen Angaben wenig Hemmung, andere scheuten sich, ihre Ansichten zu äußern. Und je stärker die Befragten eine These für wahr hielten, desto eher berichteten sie, ihre Meinung für sich behalten zu wollen. Angst vor sozialer Ausgrenzung, Beschimpfung und Attacken in den sozialen Medien waren die häufigsten Gründe für Selbstzensur. Auch ein sicherer Job änderte nichts an der Sorge um den guten Ruf. Angst vor Entlassung äußerten allerdings nur wenige, darunter ebenso Professoren auf Lebenszeit wie befristete Stellen. Ja, also Wunder oh Wunder, die Leute, die hier eher zustimmen, die haben auch eher das Gefühl gehabt, dass sie da lieber nicht drüber reden sollten. Tabus in der Psychologie. Ja, ist natürlich so ein bisschen doof, ne, wenn man da irgendwie, vor allem wenn das so mittig ist, bei 50%, die einen das für wahr halten und die anderen das, und dann unterrichten oder wie soll man sagen, therapieren alle in dieselbe Richtung oder so. Ja, kann ja was Falsches rauskommen. Ich möchte kurz was Aktuelles sagen. Es gibt eine erste Hochrechnung aus Frankreich, die sagt, das Linksbündnis ist vorne, RN und Macron liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ich nehme mal an, dass es funktioniert hat, was man da gespielt hat, indem man halt den dritten Kandidaten rausgenommen hat überall. Ist es verhindert worden, dass es eine rechtere Tendenz in Frankreich gibt. Weiter geht's. Alle dürfen rein. Interessant. Carsten Maschmeyer habe ich mal rausgesucht hier bei Twitter. Hat getwittert, er schämt sich für die Ampelregierung. Der Bürokratieabbau scheitert an Bürokratie. Die Ampel legt das geplante Bürokratieentlastungsgesetz Teil 4 auf Eis, obwohl es die Wirtschaft um knapp 1 Milliarde Euro und viel Aufwand entlasten könnte. Ob der Ampel diese bittere Ironie überhaupt noch auffällt? Es wird über so viele Details der Bürokratieentlastung gestritten, dass die Bürokratieentlastung erstmal gar nicht kommt. Dabei wäre eine Entlastung so notwendig, meinte er. Mit über 50.000 Einzelnormen in 1.797 Gesetzen und fast 45.000 Detailvorschriften ist Deutschland internationaler Spitzenreiter. Wahrscheinlich die einzige Statistik, in der wir gerade ganz oben sind, meinte er. Seit 2010 ist die Anzahl der Gesetze um 7,6% und die der Einzelnormen sogar um 17,9% gestiegen. Ein absurdes Beispiel aus dem Jahr 2020, die Bonpflicht für Bäckereien. Warum muss jeder Brötchenkauf mit einem Zettel dokumentiert werden, der sowieso im Müll landet? Ich finde, es muss wieder praktischer gedacht werden. Unsere Regierung wäre gut beraten, die Betriebe einfach arbeiten zu lassen, statt sie in Praxis während Detailregelungen zu ersticken. Deutschland braucht Freiheit und Vertrauen für seine Wirtschaft. Ja, die Punkte sind klar hier, vor allen Dingen die Anzahl der Gesetze und die Zunahme der Anzahl der Gesetze und damit natürlich auch automatische Zunahme von Bürokratie und Kontrolle und so weiter ist beklagenswert viel, ja. Im deutschen Steuergesetz, das ist ja schon lange so. Aber jetzt nimmt das über den Einzelgesetzen, über den anderen Gesetzen irgendwie auch so überhand. Und ja, das habe ich auch schon mal gesagt, die machen immer mehr. Wenn man der Initiative, vielleicht wie der Milei in Argentinien das gemacht hat, mal ein bisschen was zurückzukappen. Aber auf die Idee kommen die nicht von alleine, glaube ich. Ja, bei der FDP gab es ja schon diese Idee, dass man am besten, am liebsten für jede neue Regelung eine wieder abschaffen will oder so. Ja, sowas, ne? Mindestens aber eine. Ja, aber die würden ja ihren Freunden Geld wegnehmen, wenn sie Dinge abschaffen. Da hängen immer noch ihre Freunde dran, die hier das und das und diese Stiftung und das Programm gegen rechts. Naja, so. Die Freunde von der FDP sind das ja nicht unbedingt, aber von der anderen halt. Ja, ja, klar, vom Rest. Ja, und hier hat sich ein Fokus. Auf der schrecklichen Webseite von Focus, mal wieder der Gabor Steingart ausgelassen, und nennt 5 Gründe für den Abstieg Europas. Klimapolitik ist Punkt 1, erreicht in Europa ihre ökologischen Ziele auf Kosten der Wohlstandserzeugung. Ja, das kann man direkt so stehen lassen, denke ich auch. Deindustrialisierung wird als Teil der Transformation in Kauf genommen. Das ist auch bei sehr vielen Leuten der Fall, finde ich auch. Dass alle immer so tun, als wäre das irgendwie gerechtfertigt, dass man jetzt irgendwie weniger konsumiert oder so, also wenn das viel helfen würde. Private Wertschöpfung wird durch staatliche Aktivität ersetzt. Auch ein Punkt, der irgendwie direkt einleuchtet. Ne? Der Staat übernimmt alles. Kaum jemand hat noch Luft zu atmen, so ungefähr. Was wirtschaftliche Aktivität angeht, Regierungen versuchen, Konjunkturzyklus mit Steuergeld zu glätten. Auch das ist sichtbar, finde ich, ohne große Erklärung. Und hohe Steuern und Staatsschulden engen den privaten Spielraum ein. Das ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Die Reagan-Thatcher-Revolution der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat zu einem Wechsel der Staatsfinanzierung geführt. Schreibt Schama, die Angebotspolitik hatte ihre große Stunde. Steuern seien durch Kreditaufnahme ersetzt worden. Das stimmt nur für die USA und für das Königreich. Und die Steuersenkung zum beherrschenden Instrument der Wirtschaftspolitik und der Ausgabe von Staatsanleihen zum dominanten Instrument der Finanzpolitik wurde. Okay, mit den Ergebnissen. Ja, weiß ich nicht genau, was da gemeint ist mit dem privaten Spielraum, aber okay, ist noch ein fünfter Punkt. Die Reckenreflation dürfte, wenn es in diesem Tempo weitergeht, früher oder später eine Dollarimplosion auslösen. Okay, Wachstum der USA. Hohe Steuern werden kombiniert mit relativ hohen staatlichen Defiziten, die im Vergleich zu den USA deutlich erhöht. Staatsquote bei deutlich niedrigeren Wachstumsraten reflektiert diesen Sachverhalt. Okay, Fazit. Diese europäische Politik führt nicht zufällig, sondern sehr bewusst zu kontinuierlichen Rückgängen bei Kaufkraft, Gewinnen, Arbeitszeit, Produktivität und industrieller Fertigungstiefe. Die kurze Antwort auf die von Ruchi Sharma gestellte Frage lautet also, Europa fällt zurück, weil es sich zurückfallen lässt. Der Druckabfall unseres Kontinents ist nicht von Gott gewollt, sondern von den Menschen gemacht, von Politik gemacht, würde ich mal sagen. Aber gut. Ja, finde ich ganz, ganz treffend, die Analyse. So kompliziert ist das alles nicht, ne? Ja, hier in Bayern soll ja die Windradindustrie forciert werden. Und deswegen hat man jetzt mal den Gemeinden ihr Vetorecht weggenommen, also dass sie dagegen sein können. Entschädigen will man das, dass die Gemeinden dann irgendwie finanziell beteiligt werden oder so. Und es sind komischerweise alle dafür. Also auch so ein Aiwanger oder so, der stellt sich nicht ein bisschen dagegen. Im Gegenteil, er begrüßt das als als Beschleunigung, die endlich passiert in Bayern, was die Windräder angeht und so. Keine Ahnung, wer da aus Boden profitiert, aber ob es das Klima wirklich ist, das weiß ich nicht genau. Ne? Das ist ja immer die Begründung halt. Jetzt nehmen sie erstmal den Leuten das Vetorecht weg, die Gemeinden. Finde ich nicht so in Ordnung. Also sollten die schon auch mitreden, Mitspracherecht haben. Ja. Und zack, haben wir wieder ein Disclaimer unter dem Video. Achso, Klimawandel mal zu hören. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ist ja automatisch so. Mal gucken, welcher Disclaimer hinterher landet. Corona, CO2, Klimawandel. Das wird schwierig. Ah ja, okay. Das ist, hier ist wohl beschlossen worden, noch nicht ganz mit einem Termin oder so, dass man die Förderung der erneuerbaren Energien umstellen möchte. Ich weiß nicht genau, warum du diesen Absatz jetzt rausgesucht hast. Ja, das fand ich am interessantesten eigentlich daran, weil hier eigentlich steht, was sie jetzt wirklich machen wollen. Nämlich, also der FDP-Typ Köhler, das ist ja dieser langgewachsene, ich habe den auch schon mal getroffen, ist irgendwie 2,10 Meter oder so, der bei Agora Energiewende auch war. Und der spricht hier von einer Revolution in der Energiepolitik, statt 20 Jahre lang staatlich abgesicherte Preise zu garantieren, werden künftig nur noch der Bau neuer Anlagen mit Zuschuss. Die Vergütung des Stroms werde vollständig über den Markt geregelt. Das klingt erstmal gut, aber wenn das hier mit dem Markt geregelt wieder bedeutet, wir machen dieses komische Merit-Order-Prinzip mit diesem Kram irgendwie weiter, der in der Theorie, wenn das alles normal ist, ja gut funktioniert, aber nicht, wenn ich so einen komplett verzerrten Markt habe, wo alles teuer ist, dann funktioniert es nicht mehr gut. Ja, das heißt aber vor allen Dingen auch, dass diese imaginären Stunden nicht mehr bezahlt werden, wo das Windrad laufen könnte, aber nicht läuft, weil das Kabel nicht dick genug ist oder so. Ne? Das wird ja bezahlt alles momentan. Und das würde ich mal sagen, dürfte damit hinten drüber fallen. Das wird auch Zeit, ne? Klimaschutz und Wirtschaftsminister Habeck von der Grünen kündigte in einem Brief der Parteifreunde an. Jetzt werden wir verschiedene Modelle dafür erproben. Ja, schön. SPD-Energie-Expertin Scheer gab sich skeptisch. Die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien dürfen in ihrer Garantiefunktion zugunsten von Investitionen und beschleunigten Ausbau nicht eingeschränkt werden. Ja. Whatever. Alles andere wäre wohl so eine Gefährdung der Klima- und Energiewendeziele. Ja, und dann gab es noch diesen Verband, der gesagt hat, dass sie vor dem Wechsel von einem harten Wechsel von Mitteln oder so gewarnt hätten. Ja, passiert jetzt aber erstmal. Ne? Ja, auch eine schöne Story diese Woche. Frau Baerbock musste ja unbedingt zur Europameisterschaft nochmal rüber jetten. Ne? Und dass sie so in so einem Jetlag-Leben oder in so einem Jetleben ist gerade. Die ist ja weggejettet davon. Nicht ja, in dem hin, Fall ist sie weggejettet. Weg. Hingejettet ist sie auch, soweit ich weiß, mit einem Flieger für die 200 Kilometer von Frankfurt aus, oder wo das war, wo sie da genau war. 87 Kilometer hat sie jedenfalls geflogen. Und dafür das Nachtflugverbot umgangen. Eigentlich nach Luxemburg, ne? Dann, ja, weil sie da jetzt ja, genau, in so einer Außenministerkonferenz. Das, ja, dann geht das halt leider, fällt das halt leider aus, das Fußballspiel, Annalena. Zum Beispiel. Das hätte man zum Beispiel machen können. Ne? Und auch wahrscheinlich hättest du so keine Eintrittskarte gehabt in Wirklichkeit, ne? Also. Dass man da halt auch hingeht und sagt, ja, aber das, die musste ja am nächsten Tag von Luxemburg auch fliegen. Finde ich auch so. Dann hättest du halt in Frankfurt ein Hotelzimmer nehmen können. Wäre sie halt erst am nächsten Tag in Luxemburg gewesen. Ja, vor allem, das ist ja halt super, den Fußballspiel sparen sollen. Das ist wirklich überflüssig gewesen. Ja, aber es gab ja wohl großzügig Tickets. Für uns. Ja, es sind auch gerade ein paar hundert oder so, ne? Ja, es ist auch so ein bisschen was, ein bisschen an die DDR-Funktionärsgeschichten erinnern, wo die in der ersten Reihe saßen. In der ersten Reihe stehen sitzen die, glaube ich, nicht, aber ich habe auch nur mal kurz reingesippt in das Deutschland-Spanien-Spiel und ich habe direkt hier den Tilman Kuban gesehen, wie er irgendwie saß. Da haben sie irgendwie hingeschaltet. Von der CDU ist das hier einer aus dem Raum Hannover, der war ja auch mal Vorsitzender von der Jungen Union, ist aber, glaube ich, nicht mehr. Ist aber im Bundestag, Tilman Kuban. Ja. Und ja, auf jeden Fall eine komische Aktion von der Werbung. Ja. Alles nicht notwendig, vor allen Dingen, ne? Was ihren Job da angeht. Sonst wäre sie doch müde gewesen, wenn sie da nicht weitergekommen wäre. Dann sieht sie am Ende aus wie ein Tortenheber. Ja, er hat auch ein Auto und einen Fahrer sogar dabei. Kann sich in Ruhe schminken hinten, sitzend. Die macht das doch nicht selber. Das wird die Visagistin. Ja. Ja, ich habe irgendwie so ein Bild gesehen, wo sie und Nancy da drauf sitzen. Die saßen da irgendwie nebeneinander mit einem Deutschland-Trikot. Oh ja. Yeah. Ey, hätte ich auch verloren, freiwillig. Ich finde, das ist, glaube ich, nicht mehr. Aber irgendwie hat er drunter geschrieben, weil sie hat auch irgendwie so ein verschmitztes Gesicht gemacht. Und die Caption war halt von wegen so, ja, wenn du darüber nachdenkst, wie die Verschwitzten hier alle mit der Bahn fahren, während du hier sie in den Flieger steigst, irgendwie so. Ja. Und das Bild hat dazu gepasst, aber warte mal, ich glaube, das war ja von dem Baerbock-Parodie-Kanal, war das, glaube ich. Ja, hier haben sie mal im Fokus ausgerechnet, wie viel CO2 das genau, ich hab's und so weiter. Das finde ich auch ein bisschen überflüssig, aber okay. Woanders war die Kritik etwas besser, glaube ich. Genau. NTV oder so. Ja. Passt doch ganz gut, oder? Das Gefühl, wenn du genau weißt, dass alle gleich mit der ekligen Bahn fahren müssen und nur du fliegen darfst, ja. Schmitz. Nancy, ja, mein Volk, für die Sphinx. Nee, alles oder? Mein Volk, ja. Ja, hier haben Forscher grünen Beton entwickelt, das heißt, welchen der keinen CO2 ausstößt. Und das Ganze lief irgendwie, wie war das dann nochmal, mit Bakterien, glaube ich. Habe ich vergessen, wie sie hießen. Ich kann es da mal ein bisschen reinscrollen. Auf jeden Fall scheint das Verfahren vielversprechend zu sein, dass man das demnächst benutzen kann. Und ich weiß zwar nicht, wie die Betonfabriken dann so drauf reagieren, wenn die wirklich nichts mehr zu tun haben. Die Sache ist natürlich vielleicht auch eine Frage des Preises. Ne? Deutsche Forscher haben das scheinbar schon zu tun. Also ich habe das so verstanden, dass sie das nur nachahmen. Also die Bakterien machen das nicht selber, sondern die benutzen irgendwie den chemischen Prozess, der in den Bakterien abläuft. Bakterien bilden seit einer Million ein Zusammenspiel von Lichtfeuchtigkeit und den richtigen Temperaturen Kalkstein und formen dabei Stromatolithen, biogene Sedimentgesteine. Okay. Den Forschern ist es gelungen, diesen natürlichen Prozess in einem technischen Verfahren nachzuahmen. Ja. Ja, wir haben uns Kalkstein. Ja, gut. Ist auch stabil genug. Ne? Kalkstein ist ja dann, genau, Zusatz an führenden Sand, Basalt oder nachwachsende Rohstoffe dabei gesetzt. Entstehen durch Mineralisierung gesteinsartige Feststrukturen. Ja. Hoffentlich kann man da genug mit erzeugen, dass man noch ein paar Häuser verbauen kann. In Berlin zum Beispiel. Zum Beispiel. Für die ganzen Menschen, die keine Wohnung haben. Ja, in Amerika gibt es ein neues, wie soll man sagen, Gesetz, das Künstler und ihre Urheberrechte oder so schützen soll. beziehungsweise mehr so ihre Person, ihre Persönlichkeit, ihren persönlichen Gesangsklang und sowas. Und weil das in Tennessee entstanden ist, in Memphis, wo der Elvis herkommt, dann hat er es auch gleich das Elvis-Gesetz genannt. Elvis steht dafür auf, steht auch für irgendwas genau, ich weiß nicht genau. Ja, genau, da steht sogar Ensuring Likeness Voice and Image Security Act. Also, dass die, ja, dass man nicht einfach so die Stimmen von jemandem klauen kann und nachmachen darf, auch nicht per KI sozusagen. Zu Deutsch also das Gesetz für die Gewährleistung zum Schutz der Unversehrtheit von Stimme und Abbild einer Person, der eigenen Person. Natürlich ist die Abkürzung Elvis kein Zufall, denn schon 1984, nur wenige Jahre nach dem Tod Elvis Presleys, gab es in Tennessee eine ähnliche Regelung, die Grundlage des neuen Elvis Acts. Der Grund war ein Streit um die unbefugte Verwendung seines Namens und Bildnisses. Ja, neues altes Problem. Das ursprüngliche Gesetz sei zum Teil eingeführt worden, weil damals Leute Elvis Identität geklaut haben. Sagt ein Herr Lee hier, das passt also, aber es bleibt ein netter Name für ein sehr ernstes Thema. Nämlich eine Art Urheberrecht auf die Einzigartigkeit des eigenen Körpers, Gesichts und der eigenen Stimme zu etablieren. Ja, ich denke mal, das ist, schon ein vernünftiger Anlass, jedenfalls wichtiger, als dass irgendwelche Filmfirmen dann sonst kein Geld verdienen oder so. Sag ich mal. Also finde ich ganz gut, dass sie das machen und können wir vielleicht auch nochmal gebrauchen, so ein Gesetz. Mal schauen, ob das nötig wird. Wenn sich die Leute beschweren, dass sie per KI verwurstet werden oder so. Calling Elvis. Is anybody home? Das ist gut, das Ding, ne? Hab ich mich auch kaputt gelacht. Das ist KI. Das kann man von KI erwarten. Würde ich sagen. Also nicht zu sehr dran glauben vielleicht. Ja, genau, hier sehen wir also, wie KI probiert, Videos von so Leichtathleten nachzustellen und wie wir sehen, die Körper, die fliegen hier ohne jede Haltung irgendwie rum, verschwinden dann plötzlich irgendwie einfach aus der Luft oder haben zwei Beine oder so. Aber das verstehe ich irgendwie nicht, weil die, also weiß nicht, wie die arbeitet, aber die müsste doch verstehen, dass die Arme an der Stange irgendwie damit zu tun haben. Also nur so bedingt scheinbar, ne? Nee, nicht wirklich, ja. Ja, die kommt wahrscheinlich mit diesem ganzen Kopfüberstehen und so nicht richtig klar, ne? Also, es ist wohl so ungewöhnlich, dass sie da nicht mehr. Ja, das gefällt mir am besten, wenn sie auf dem Spiegelbalken abgehen wie hier. Nur noch Beine haben. Aber zum Ende schon die Hände hochstrecken, das hat sie schon verstanden, dass das am Ende immer kommt. Hui, hui, Wirbel. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Kann sein. Ich glaube nicht, ne? Ne? Ne. Krass. Jo. Alles sehr abstrakt, ne? Ja, gut. Das ist ungefähr so, als würdest du die Grünen bitten, einen Wirtschaftsplan zu entwickeln. Dann kommt auch sowas Ähnliches bei raus. Genau. Aber... ist doch so auch so gewesen, oder nicht? Haben die doch gemacht. Ich habe gerade noch was gefunden. Game Jam. Game Jam. Gegenrede im Netz, gemeinsam statt einsam in digitalen Welten. Mit den BPB zusammen. Juhu. Genau. Digitale Spiele können nicht nur Spaß machen. Ja, wir sagen wieder richtige Dinge und dann Quatsch. Sondern auch Lernanlässe für politisch oder gesellschaftlich relevante Themen bieten. Beim BPW Game Jam werden wir kreativ und entwickeln passende Spiele für Gegenrede. Am 19. und 21. Juli geht die Veranstaltungsreihe in die nächste Runde. Im Rahmen eines dreitägigen Events wollen wir neue Spielideen ausdenken, diese konzipieren und schließlich in Form spielbarer Prototypen in die Tat umsetzen. In diesem Jahr widmet sich der BPW Game Jam dem Thema Gegenrede im Netz. Die meisten von uns sind online bereits Hate Speech begegnet, gerade in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke, aber auch im Chat digitaler Spiele werden nicht selten Grenzen sachlicher Diskussionen über sachliche Diskussionen in Spiele-Chats. Wie können wir darauf reagieren? Wie wäre es damit, das Geld anderer Leute nicht für so einen Quatsch auszugeben? Vor allem, die karren die Leute dahin, verpflegen die, bringen die unter. Für was? Damit sich da was ergibt? Gegenrede im Netz. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es einzuschreiten? Ist nicht eure Aufgabe. Wie verhindern wir vielleicht sogar im Vorfeld, dass es dazu kommt? Es dazu kommt, dass Spiele, Computerspiele, was? Bei WPG, BPB, Game Jam wollen wir Spiele entwickeln, die Denkanstöße zu diesem Themenkomplex liefern und zum Einsatz in der politischen Bildung gedacht sind. Am ersten Tag, in Klammern Freitag, diskutieren wir das Thema und passende Vermittlungsmöglichkeiten über digitale Spiele im Rahmen eines kurzen Barcamps, einer basisdemokratischen Konferenz. Jeder darf mitentscheiden, ja. Aber es darf keiner sagen, das Problem ist nicht so groß. Braucht man nicht. Haben wir keine anderen Probleme. Bei der die Themen spontan von den Teilnehmenden vorgeschlagen und in Sessions genannten Arbeitsrunden diskutiert werden. Anschließend entwickeln wir konkrete Spielideen und finden uns zu Gruppen zusammen, die einen ersten Prototypen dazu entwickeln, wofür Samstag und Sonntag Zeit ist. Samstagnachmittag präsentieren wir uns gegenseitig die Ergebnisse und probieren die entstandenen Prototypen aus. Yeah. Ja, darf ich mal dreimal raten? Yeah. Irgendwie hier so der Troll irgendwie und dann kann man auf den schießen mit irgendwelcher Liebe oder so. Und dann wird genau, mit den Wörtern. Wird so. Da enttrollt und mit Sprechblasen, das wäre einigermaßen realistisch. Wenn der mit Sprechblasen beworfen werden würde. Und das Ganze findet statt in Hamminkeln, ja? An der holländischen Grenze. Hamminkeln. Toll. Wann ist das? Da gehe ich hin. Nee, danke. Ich kaufe meine Spiele doch lieber bei Steam. Und wenn ich eins machen will, dann kann ich mir die Godot-Engine runterladen und muss mir dann nicht mit der Bundesprüfstelle für politische Bildung den Abend versauen. Wer geht da hin, frage ich mich. Und was sind das für Leute, die man dann da trifft? Kann jemand von denen programmieren oder sind die alle nur da wegen der Gegenrede? Gute Frage. Wann ist das? Am 19. bis 21.07. ab 12 Uhr in Hamminkeln. Ich glaube, Dewey, der Katzenbock, fährt hin. Er ist schon voll auf Computer. Warum auch nicht? Gegenrede im Netz. Ich habe eine bessere Idee für euch. Wisst ihr, was ihr macht? Ihr geht in den Wald. Und da lasst euch nicht gendern. Und am besten. Hatte ich eigentlich das Interview empfohlen von dem Cicero mit dem Axel Bojanowski von der Welt? Das ist mir empfohlen. So ungefähr eine Stunde lang. Und ja, sehr empfehlenswert, um dieses ganze Klimagedöns und wieso das alles nicht so einfach ist. Er erklärt das nochmal aus seiner Redakteurssicht und erzählt ein bisschen vom Spiegel früher, wie er da gearbeitet hat, mit den Leuten aneinander geraten ist und so weiter. Und Relotius auch zum Beispiel, fand ich ganz lustig. Genau, mit Relotius hat er erzählt, genau. Ja. Der Average Atheist hat unsere Frage beantwortet, was sie da coden. Hätten wir eigentlich auch selber beantworten können, nämlich sowas wie Berlin Flat Quest. Ja, wahrscheinlich. Nur mit nee, Gegenrede. Nicht, ja. Berlin Gegenrede Quest. Anti-Gender-Bla-Quests, ich weiß auch nicht. Und die anderen Leute, die sagen Kulturmarxismus, haben wahrscheinlich auch recht. Anti-Kulturmarxismus-Quest, genau. Da musst du die Sprechblasen abschießen auf den Kulturmarxismus. Aber so inhaltlich schütteln wir das so aus dem Ärmel, oder nicht? So, wenn einer sagt, boah, Frauen sind schwächer oder so, aber nicht alle oder so. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch alles irgendwie easy going. Manche Frauen haben auch einen Penis. Ja, ich bin. Aber ob der sich vor der Muslima ausziehen darf, das wissen wir immer noch nicht. Der Fall dann vielleicht nächste Woche wieder. Von McDonald's, vom Hauptbahnhof in Berlin. Oh ja. Ja. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet, lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon Magazin. Es ist sehr gut. Ja. Ja, sag ich. Mach das mal. Ich habe übrigens noch keinen Abonnenten dazu gewonnen dadurch, ist mir aufgefallen. Aber ich glaube, wir machen Donnerstag einen Sonderstream, wenn alle Zeichen richtig stehen. Denn wir haben ja leider Gott sei Dank noch Material von der Gruppe. So viel Material. Es ist noch Stuff vom Start, ja, genau. Da geht noch was. Da kann man sich zur Not lange Winterabende mit vertreiben, wenn man wirklich gar nichts anderes vorhat. Machen nicht so viele Leute. Mehr als ihr twittert, sagt der Oscar Wilde-Fan. Das ist keine schlechte Idee. Das stimmt, ja. Nicht mal so viele Ergüsse produzieren. Ich glaube, ich spiele jetzt noch ein bisschen Like a Dragon. Ich bin immer noch voll gehuckt. Aber ist dann ein Tweet gleichbedeutend mit einem Buch? Oder muss man so wenig twittern, dass es die Länge Buchstaben eines Buches... Buchstaben zählen, würde ich sagen. Okay. Ja gut, das ist ja dann einfach. Das schaffe ich dann auch. Aber haben wir heute zum ersten Mal zusammen gezockt? Nee, wir haben schon mal dieses andere Spiel gespielt. Ach ja, das mit den... Wo der Ton so leise war und alles nicht so funktioniert hat. War super. Stimmt. Ja, seltene Momente. Ja, Mann. Lasst es euch gut gehen.